Na dann, hallo! Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass so viele Leute gekommen sind, auch wenn es jetzt recht früh ist. Genau, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen vom Ermittlungsausschuss Dresden. Wir sind eine Antirepressionsgruppe. Genau, und heute haben wir zu Gast Benjamin. Ich würde ganz kurz noch was zu uns erstmal sagen. Was machen wir als Antirepressionsgruppe? Wir machen Beratungen, wenn Leute in Konflikt mit dem Gesetz gekommen sind, oder vermitteln AnwältInnen, begleiten Gerichtsprozesse, halten Vorträge oder organisieren Veranstaltungen wie die hier. Und jetzt mal die Frage, versteht ihr mich gut? Alle? Ja? Gut. Dann machen wir es nämlich ohne Mikrofon. Ich probiere laut genug zu reden. Genau, wie gesagt, wir haben heute einen Gast, Benjamin Derin. Du bist Anwalt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Strafrecht und Kriminologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Du bist ehemaliger Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei Zillip. Und zusammen mit Professor Singelstein bist du Autor dieses Buches, was heißt Die Polizei, Helfer, Gegner, Staatsgewalt, Inspektion einer mächtigen Organisation. Genau, und das Buch beschäftigt sich so kritisch und wissenschaftlich fundiert mit dem Arbeiten und dem Wirken der Polizei. Genau, und über genau das wollen wir heute sprechen. Genau, erstmal wirst du uns ein bisschen über so generelle Fakten der Polizei erzählen, über die sogenannte Cop Culture und auch so ein bisschen den Wandel der Polizei in den letzten x Jahren bis heute und so einen Trend auch zur Verselbstständigung der Polizei. Genau, danach wollen wir so ein bisschen ins Gespräch gehen und mehr über so Rechtsruck und auch vielleicht so im Hinblick auf die Kommunal- und Landtagswahlen ein bisschen sprechen, was eigentlich unsere Aufgabe ist oder was auf uns zukommt auch. Und dann wird es noch genug Zeit geben für eure Fragen an Benjamin. Wir haben leider so ein bisschen Zeitdruck. Also wir müssen um 19:30 hier raus sein. Genau, es gibt danach noch eine Vorstellung hier. Und genau an der Stelle, ich weiß gar nicht, sitzt die Person vom Thalia hier. Danke ans Thalia-Kino, dass ihr eine Vorstellung abgesagt habt, damit wir heute das hier machen können. Vielleicht nochmal vorab, warum machen wir als Linke so eine Veranstaltung, wo wir über so Polizei ganz ausführlich reden, wenn wir sie doch eigentlich mal generell ablehnen? Und auch schon wir beide haben in der Vorbereitung darüber gesprochen und auch wir als EA haben darüber gesprochen, also als Ermittlungsausschuss. Und wir glauben, dass es schon ganz gute Defund- und Abolish-Police-Konzepte gibt, die sich mit super vielen guten Theorien für die Zukunft beschäftigen. Aber wir denken auch, dass wir, auch als Linke, also gute, wissenschaftlich fundierte Argumente brauchen, um unsere Konzepte oder, wenn wir es nennen wollen, Visionen zu verargumentieren. Genau, an der Stelle danke, Benjamin, für deine Arbeit, dass du uns diese lieferst. Genau, damit würde ich jetzt erstmal das Wort an dich übergeben. Mhm. Gut, ja, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Meine Stimme ist so ein bisschen angestrengt heute. Ich versuche ganz laut zu sprechen, aber ihr müsst einfach ganz gut zuhören. Okay, die Diskussion um Polizei und ihre Probleme, die ist so alt wie die Polizei selbst. Gab es schon immer, seit es diese Institution gibt. In den letzten 10 Jahren ungefähr, plus minus, beobachte ich aber in Deutschland so ein zunehmendes kritisches Interesse, ein bisschen eine breitere Wahrnehmung auch außerhalb der üblichen Kreise für diese Probleme. Üblicherweise werden dabei vor allem besonders spektakuläre Fälle oder bestimmte Phänomene diskutiert, also üblicherweise exzessive Gewaltanwendung, Rassismus, Rechtsextremismus, das sind so die Sachen. Es ist absolut richtig, diese Phänomene zu diskutieren, aber es scheinen mir doch Phänomene zu sein, also Dinge an der Oberfläche von etwas Grundsätzlicherem, auf das Sie hinweisen. Ich denke, wenn man die Polizei in ihrer Funktion und in ihrer Rolle in der Gesellschaft betrachtet, kann man ganz viele dieser Phänomene erklären. Dann sieht man, warum es sich weder um Zufälle noch um Einzelfälle handelt. Aber dann werden auch manche scheinbar einfache Antworten, die man sich vielleicht bisher drauf gegeben hat, etwas komplizierter. Und zwar das, was ich meine, ist, dass einerseits dieses große Versprechen des demokratischen Rechtsstaates, auf dem ja die Legitimität der Polizei im bürgerlichen Staat beruht, nämlich, dass seine Polizei neutral und für alle gleich da ist, ein Widerspruch in sich selbst ist, dass das gar nicht geht. Denn die Polizei ist dafür da, die herrschende Ordnung durchzusetzen. Und die herrschende Ordnung ist nicht neutral, soll es auch nicht sein, sondern von vielfältigen Machtverhältnissen geprägt. Die Polizei kann gar nicht anders, das können wir später noch ausführlicher gegebenenfalls diskutieren, als die Ordnung mit diesen Machtverhältnissen durchzusetzen und anzuwenden. Auch die Art und Weise, wie die Polizei arbeitet und wie sie das tut, kann und soll gar nicht frei von diesen Differenzierungen und Diskriminierungen sein, sondern beruht in gewisser Weise gerade darauf. Ja, das sehen wir auch im Verlauf noch genauer. Andererseits ist eine Polizei, beziehungsweise das, was dahinter steht, das ist noch viel wichtiger, das Polizieren an sich als Tätigkeit, als Konzept, möglicherweise viel enger, viel vielschichtiger und komplexer mit der Gesellschaft verwoben, als das zum Beispiel auch in der Linken häufig rezipiert wird und kann gar nicht einfach an- oder ausgeschaltet werden oder isoliert angegangen werden möglicherweise. So, gleichzeitig ist jetzt, und das ist das Ende meiner Einleitung, die Institution gerade dabei, eine derart enorme gesellschaftliche Rolle einzunehmen und Bedeutung zugewiesen zu bekommen, dass sich eine ernsthafte politische Auseinandersetzung mit der Institution Polizei nicht nur als solches lohnt, sondern auch super wichtig und drängend ist. Das bekommt vor dem Hintergrund der möglicherweise demnächst anstehenden politischen Umwälzungen, fürchte ich, nochmal zusätzliche Bedeutung. Das alles will ich jetzt ein bisschen erklären. Also zunächst zu der Entwicklung oder dem, was gerade mit der Polizei passiert. Das ist die Bestandsaufnahme, wo wir gerade stehen. Ich habe gesagt, das hat eine enorm wachsende Bedeutung der Polizei sich beobachten lassen und ihre Rolle wandelt sich in der Gesellschaft. Das sieht man an ihren Befugnissen, an Personal und Ausrüstung, an der sozialen Bedeutung. Bei den Befugnissen ist es so, also nochmal zum Hintergrund, die Polizei arbeitet ja im Prinzip auf zwei Gebieten, Strafrecht und Gefahrenabwehr. Strafrecht ist die Verfolgung von bereits begangenen Straftaten und Gefahrenabwehr ist die präventive, vorbeugende Abwehr von irgendwelchen Gefahren, muss nicht strafrechtlich sein. Strafrecht, das ist Bundessache, das ist in der Strafprozessordnung und im Strafgesetzbuch geregelt, aber die Gefahrenabwehr ist Ländersache. Als Folge aus dem Nationalsozialismus ist das föderalisiert und das ist in den Polizeigesetzen der Länder, da ist jedes Land selber für zuständig. Ich glaube, das hatten eben zuletzt wahrscheinlich viele Leute mitbekommen, dass diese Polizeigesetze verschärft wurden. Eigentlich passiert das aber schon seit den 1980ern. Das, was jetzt 2017 und 2018 zu diesen großen Protesten geführt hat, vor allem in Bayern, ne, ihr erinnert euch vielleicht, das war eigentlich nur eine Welle in einem jahrzehntelangen Strom von stetigen Gesetzesausweitungen und Verschärfungen. Telefonüberwachung, Quellen, TKÜ, Online-Durchsuchungen, langfristiger Präventivgewahrsam, elektronische Fußfesseln, Aufenthalts- und Kontaktverbote, Festigung von gefährlichen oder kriminalitätsbelasteten Orten, intelligente Videoüberwachung, algorithmenbasierte Datenauswertung. Das sind alles Sachen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in die Polizeigesetze aufgenommen wurden oder erweitert wurden. Und zugleich wurde das polizeiliche Eingreifen vorverlagert. Das ist dann eine ganz wichtige Tendenz. Das bedeutet, die Befugnisse, die mehr geworden sind, dürfen zugleich früher und unter geringeren Anforderungen angewandt werden. Stichwort drohende Gefahr. Was das bedeutet hat, ist, dass die Polizei bereits einschreiten darf, bevor es eine konkrete Gefahr gibt. Also im Endeffekt, das ist eine juristische, kleinteilige Frage, aber niedrigere Anforderungen an die Gefahrenprognose der Polizei, frühere Intervention durch die Polizei und im Endeffekt größerer Handlungs- und Zugriffsspielraum für die Polizei. Und ähnlich sieht das im Strafrecht aus. Die ganze Bandbreite IT-gestützter Überwachungsmaßnahmen, die ich gerade schon genannt habe, Funkzellenabfragen, langfristige Observationen, DNA-Reihenuntersuchungen, heimliche Beschlagnahmen, großer Lauschangriff, verdeckte Ermittlerinnen und vieles mehr sind alles Sachen, die neu dazugekommen sind oder ausgeweitet wurden. Dazu noch das Strafrecht selbst, also die Handlungen, die Anzahl der Handlungen, die verboten sind und strafbar sind, werden mehr und setzen früher an, an Lebenssachverhalten und damit auch, ne, wird der Handlungsspielraum für die Polizei und der Zugriffsspielraum größer. Polizeiliche Einsatzgebiete werden größer. Das sind die Befugnisse, Personal und Ausrüstung, da ist das auch so. Also die Polizei hat so viele Beschäftigte derzeit wie nie, seit es diese Statistik gibt, 2000 rum. es werden neue Einheiten gegründet, BFE Plus mit Sturmgewehren, es werden gepanzerte Fahrzeuge geholt, also zuletzt war das jetzt schon ein paar Jahre her, aber die 55 neue Survivor-Air-Fahrzeuge gekauft, das kennt ihr das? Also das ist dieses Mine-Resistant Ambush-Protected Vehicle, also ein minenresistentes, hinterhaltsgeschütztes Fahrzeug, wo der Hersteller dafür wirbt, dass es also Atomangriffe überleben kann und sowas. Und die sind super teuer und Palantir, also diese Software, um Überwachung sowas zu machen, lauter so Zeug. Ne? Also das wird ein Riesenhaufen von Ausrüstung und Personen, die da arbeiten. Also die Polizei wächst auch in der Richtung, in jeder Hinsicht. Und besonders wichtig, die soziale Bedeutung. Ich kann das jetzt nur anreißen, aber meine These dazu ist ja meine Beobachtung und die von anderen Leuten, dass die gesamte Gesellschaft seit einigen Jahrzehnten, also auch schon beginnend mit in den 80ern spätestens, unter dem Sicherheitsparadigma steht. Also Sicherheit und Prävention sind inzwischen das oberste Gebot unserer Gesellschaft. Gefahren sollen immer früher erkannt und vermieden werden, Risiken immer früher und besser identifiziert werden. Es gibt viele Stichworte dazu. Es gab früher das mit der Risikogesellschaft. Die Sicherheitsgesellschaft ist ein Begriff dafür, dass das Dogma der Prävention, all diese Begriffe, die zeigen, dass das in unserer Gesellschaft den obersten Stellenwert hat. Wir sprechen die ganze Zeit davon, es beherrscht jeden Wahlkampf und das Denken von vielen Leuten in allen Bereichen. Damit einhergeht eine Versicherheitlichung. Damit ist gemeint, dass immer mehr Probleme, soziale Probleme, gesellschaftliche Probleme als Sicherheitsprobleme aufgefasst und durch diese Brille betrachtet werden. Also Obdachlosigkeit ist nicht mehr so sehr ein Mangel an Wohnraum, sondern ist die Frage, inwieweit ist das eine Gefahr für unsere Sicherheit? Der Leute sind. Drogenabhängigkeit ist nicht mehr eine gesundheitliche Frage oder von Krankheit, sondern eine Gefahr für die Sicherheit. Alles wird als Frage der Sicherheit aufgefasst und interpretiert und das hat eben erhebliche Konsequenzen. Ist auch politisch opportun, weil das kommt immer gut an, das zu sagen und es kostet viel weniger als die eigentlichen Probleme anzugehen, aber das ist eben so ein Nebeneffekt der Entwicklung. Das ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem bzw. eine Entwicklung, in der wir als Gesellschaft das Thema Sicherheit zur obersten Priorität erhoben haben. Da haben ganz viele Ebenen mitgespielt. Das wurde nicht von oben aufgesetzt, sondern das hat sich ja so herauskristallisiert, herausentwickelt. Logische Konsequenz davon ist aber, dass dann auch die Institutionen gestärkt werden, ist ja klar, die mit der Sicherheitsgewährleistung betraut sind. Und das ist eben vor allem die Polizei. Und das führt zu etwas, das ich Verselbstständigung nenne. Das will ich ein bisschen näher beschreiben. Also wie die Rolle der Polizei sich in der Folge verändert hat. Insgesamt bekommt sie oder hat sie bekommen in der Folge ein stärkeres Gewicht im sozialen und staatlichen Gefüge. Also zum Beispiel gegenüber der Politik, Verwaltung, Justiz und den Medien. Es gibt intern ein verändertes Selbstbild der Organisation und ihrer Beschäftigten. So langsam, das sind alles langsame Entwicklungen, das passiert nicht von heute auf morgen. Von einer in erster Linie, so war das am Anfang der Bundesrepublik zumindest, dienenden Funktion im demokratischen Rechtsstaat, so von der eigenen Auffassung her, von der Rolle im Staat, zu einer selbstbewussteren, eigenständigeren Rolle der Polizei. Die Polizeien, eigentlich muss man die Polizeien immer sagen, ne, ist nur aufwendiger, weil es gibt ja nicht die Polizei, das sind ja so viele verschiedene Bereiche, jedes Bundesland ist unterschiedlich, es gibt ganz viele verschiedene Teile der Polizei, das ist jetzt so eine Verkürzung immer, ne, also die Polizei begibt sich vermehrt aktiv in Debatten zu allen möglichen Themen rein, ne, betreibt eigene PR-Arbeit in den sozialen Medien, die haben Twitter-Accounts, die sind auf Instagram, Polizei sucht, ihre Handlungsspielräume auszuweiten und sich von der engen Bindung an als einschränkend empfundene rechtliche Begrenzungen zu lösen und zu befreien. Ich kann dazu gleich noch ein bisschen was Genaueres sagen. Also ist eigentlich klar, ne? Je mehr die Gesetze mir erlauben, umso leichter ist meine Arbeit. Das ist eine ganz naheliegende Sache. Die Polizei positioniert sich offensiver gegenüber Kritik und externer Kontrolle durch dieses Selbstbewusstsein, dieses neue Selbstverständnis. Sie setzt sich effektiver und intensiver für eigene organisatorische und ihre politischen Interessen an. Jede Organisation hat eigene Interessen. Das ist alles nicht verwunderlich, das ist auch per se nicht verwerflich. Das sind nicht unbedingt übelwollende Tendenzen, sondern das entspricht eigentlich weitgehend dem Selbsterhaltungstrieb oder der Tendenz von jeder Organisation, ja, die logischerweise eher nach mehr als weniger Einfluss strebt und gerne eher weniger als mehr Beschränkungen und Kontrolle unterworfen ist. Das ist eigentlich auch logisch. Die Folge ist aber, dass statt nach dem Motto vorzugehen, die Polizei ist für die Gesellschaft da und ist dieser zur Rechenschaft verpflichtet, so ist ja eigentlich das konstruierte Konzept, Verhältnis von Polizei und Gesellschaft, zu einem Erstarken in eigenem Recht, das eigene bedeutungsvolle Institution, nach dem Motto, die Polizei muss erst einmal gar nichts. Das fand ich einen super Spruch, den hatte der Vorsitzende von einer der großen Polizeigewerkschaften, als er dieses Buch von uns rezensiert hat und sich darüber beschwert hat, hat er eben gesagt, da würde also drinstehen, die Polizei muss sich mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen, Rassismus und so weiter, hat er zitiert und hat dann gesagt, falsch, die Polizei und auch die Polizeigewerkschaften müssen erst einmal gar nichts. Und das ist genau das, was ich versucht habe, ja damit zu sagen. Diese Einstellung, das ist das, was ich versuche zu beschreiben. So, das bedeutet aber auch, das ist natürlich ein sich selbst verstärkender Kreislauf, oder? Also die Versicherheitlichung, die ich beschrieben habe, also das ist jetzt alles kurz skizziert nur, ne? Aber die Versicherheitlichung begünstigt die Verselbstständigung der Polizei, aber diese Verselbstständigung und Einflussgewinnung und Machtzuwachs der Polizei führt zu mehr Versicherheitlichung, ne? Weil sie das natürlich ihren Einfluss einsetzt, um ihre eigenen Interessen und ihre, das ist ja einfach ihr Thema, das ist natürlich auftragsgemäß auch die Brille, die die Polizei aufhat, ne? Und um das zu verstärken. So, und so ist das immer ein Kreislauf, der sich gar nicht einfach so mehr unterbrechen lässt. Das kann man gar nicht an einer Stelle mehr aufhalten, sondern das dreht sich jetzt eben immer schneller. Das ist überhaupt nicht mehr so leicht, heute zum Beispiel Politik gegen oder auch nur ohne die Polizei zu machen. Es gibt da das Beispiel, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber als Saskia Esken meinte, sie hatte ja diesen Satz, es gebe, ich glaube, sie hat gesagt, es gebe latenten Rassismus in den Sicherheitsbehörden in Deutschland. Das ist ja empirisch nun gar nicht zu leugnen, dass das ist ja Fakt. Das hat aber so einen Backlash, zu so einem Backlash geführt, dass auch also Leute aus ihrer eigenen Partei, Konkurrentinnen und Konkurrenten, aber natürlich auch Leute aus der CDU und anderen Parteien sind da aufgesprungen, sofort haben das angegriffen und sie wurde als Polizeihasserin gebasht und so. Es war so ein enormer politischer Schaden, ne? Auch nur so einen simplen Fakt überhaupt einmal öffentlich zu sagen. So, das ist nicht so leicht dagegen zu halten, aber auch Leute, die eigentlich total pro Polizei eingeordnet werden würden, der frühere hessische Innenminister Beuth zum Beispiel, war immer sehr polizeifreundlich und hat ja auch viel vor Kritik geschützt und so weiter, also die typische Linie da gefahren. Der hatte ja dann das SIK in Frankfurt aufgelöst, nachdem diese ganzen rassistischen und rechten Chatgruppen da aufgetaucht sind, also offenbar keinen anderen Weg mehr gesehen, als die ganze Einheit aufzulösen. Wurde so heftig aus der Polizei kritisiert, die gesagt hat, von einem Innenminister wünschen wir uns, brauchen wir mehr Rückhalt und so. Und plötzlich, das ist ja, wenn du eigentlich Law-and-Order-Politiker bist, umso gefährlicher, ne? Das zu, also so alles, was in dieser Hinsicht politisch getan wird, hat einen sehr hohen Preis heutzutage, ne? Und das macht natürlich auch die Arbeit schwieriger als Innenminister zum Beispiel. Also die sind ja darauf angewiesen, in Politik und Verwaltung auch mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Ich komme gleich darauf zurück, was das jetzt im Ergebnis für die Gesellschaft bedeutet, aber vielleicht sage ich noch ein bisschen mehr zu diesem Verselbstständigungsprozess, den ich da angerissen habe. Also das sind für mich vor allem drei Ebenen, auf denen man das gut sehen kann, politisch, kulturell und rechtlich. Politische Verselbstständigung bedeutet, die Polizei setzt nicht nur politische Entscheidungen um im Endergebnis, sondern macht selbst Politik, und zwar immer effektiver und immer aktiver. Das passiert vor allem über die Polizeigewerkschaften. Also das, was man, wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr was lest oder in den Nachrichten hört, so wo die Polizei irgendwas gesagt hat, sind das ganz häufig Polizeigewerkschafter und Gewerkschafterinnen, die dazu was sagen. Da gibt es zwei große, die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei und noch ein paar kleinere. Und die sind sehr, sehr offensiv. Das sind ja nicht, die sprechen ja nicht für die Polizei offiziell, sondern für ihre Gewerkschaft, also für die Interessenvertretung. Und Gewerkschaftsarbeit an sich ist ja auch, kann ja auch viele, ist ja total legitim und kann auch viele positive Auswirkungen haben, aber die treten eben sehr, sehr offensiv mit so Sachen auf. Also zum Beispiel haben die Polizeigewerkschaften mega Rabatz gemacht gegen Bodycams, ne? Bodycams, also ist eigentlich in anderen Ländern ziemlich normal. Also die Polizei hat die eben an und damit wird das gefilmt. Und das ist ein wesentliches, also jetzt mal abgesehen von der Frage, ob das in wie effektiv das ist, aber ein wesentliches Mittel offiziell für die Kontrolle von Polizeiarbeit, weil das wird dann immer gefilmt, was sie machen, und danach kann man ja sehen, ob das rechtmäßig war oder nicht. Ne? In Deutschland haben die sich total dagegen gewehrt und durchgesetzt, dass im Endeffekt durch viele Dienstvereinbarungen und so ein paar Verordnungen die Bodycams genutzt werden sollen, um Fehlverhalten gegen die Polizei aufzuklären, aber nicht genutzt werden sollen, um Fehlverhalten der Polizei aufzuklären. Ne? Also die sollen für die Polizei und nicht gegen die Polizei verwendet werden. Und das steht auch so häufig in diesen Gesetzen dann drin, auf Druck der Polizeigewerkschaften. Kennzeichnungspflicht, auch was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert, was in vielen Ländern völlig normal ist. Da wehrt sich die Polizei, vor allem über ihre Polizeigewerkschaften, vehement dagegen oder hat das lange getan. Das brauchen wir nicht, das geht nicht, das ist Generalverdacht und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, oft von außen gar nicht mehr verständlich, warum die so intensiv dagegen auftreten. Aber das ist eben was die machen und teilweise sehr effektiv. Und damit prägen die ja auch Diskurse. Ja. Beschwerdestellen, Polizeibeschwerdestellen. Jetzt kommt das ja gerade so ein bisschen. Da haben die Polizeigewerkschaften auch intensiv Stellung zu bezogen, haben sich in Anhörungen, also im Bundestag dann bei den Gesetzesvorhaben zugeäußert, wurden eingeladen. Das ist vielleicht das wichtige Mandat, immer die Polizeigewerkschaften ein, um zu solchen Fragen Stellung zu nehmen. Unendlich viele Beispiele, aber zum Beispiel noch vielleicht solche Sachen wie, es wird die Cannabis-Legalisierung diskutiert. Und wen fragt man? Die Polizeigewerkschaften. Deren Stellungnahmen wurden in allen Medien breit verbreitet. Die Polizei sagt, das ist nicht gut. Also eben über die Gewerkschaften eigentlich nur. Die vertreten ja nicht, die repräsentieren ja erst recht nicht die ganze Polizei. Aber das ist die erste Go-To-Stelle und die haben enorm Einfluss. Die beeinflussen sehr viel die Politik. Kulturell muss man, wenn man jetzt mal die innerpolizeiliche Kultur angucken, unterscheiden zwischen der offiziellen Polizeikultur, das ist, was in Broschüren steht, was die Leitbilder sind, was die Führungskultur vorgibt, und der informellen Polizisten- und Polizistinnenkultur. Das ist das, was man als Cop Culture bezeichnet, also das, was die einzelnen Leute, die da arbeiten, wie die das sehen. Das ist keineswegs einheitlich, auch da, ich kann das jetzt nur kurz immer zusammenfassen, aber natürlich gibt es in Wirklichkeit viele unterschiedliche Leute, die da arbeiten, viele unterschiedliche Strömungen und Auffassungen. Es gibt eine riesen Auseinandersetzung innerhalb der Polizei und der Gewerkschaften, zum Beispiel um den Umgang mit der AfD und von der Gewerkschaft der Polizei ja auch ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD. Aber im Endeffekt ist es ein Mikrokosmos, ist es eine Subkultur oder sind es verschiedene Subkulturen wie in jeder Organisation. Das ist das, was sie selbst als Polizeifamilie auch bezeichnen. Und die entwickelt sich nicht unbedingt gleichläufig mit dem Rest der Gesellschaft. Diese innerpolizeiliche Kultur, diese Cop Culture kann auch, würde ich sagen, derzeit mit der zunehmenden Diversifizierung der Gesamtgesellschaft und mit der postmigrantischen Realität nicht gut mithalten. Es gibt eine sehr starke, insgesamt eine sehr starke Wir gegen die anderen Mentalität in der Polizei, so ein Gut gegen Böse. Wir, die Polizei, sind die Gesellschaft vor den Bösen schützt. Wenn euch die Thin Blue Line geläufig ist, das ist diese Idee, vor allem aus den USA, dass es eine ganz dünne, also weil die Polizei blaue Uniformen hat, dünne blaue Linie gibt, die letzte Bastion und vorderste Front zwischen der Gesellschaft und den zu beschützenden Bürgern und Bürgerinnen ist und dem ganzen Übel und dem ganzen Bösen, das da draußen ist, das eindringt auf die Gesellschaft. Ja, und die Polizei schützt die Gesellschaft als Brandmauer vor diesen Sachen und fühlt sich dann verraten, wenn sie von der Gesellschaft kritisiert wird, ne, und sagt, ohne uns werdet ihr verloren, ihr wisst gar nicht, wie gefährlich und schlimm die Welt draußen ist. Ne? Und es entwickeln sich dann so subkulturelle Mechanismen im Umgang mit Kritik. Also diese als ungerechtfertigt empfundene Hinterfragung. Natürlich, niemand will gesagt bekommen, dass er seinen Job nicht gut macht, dass er Fehler begangen hat und so weiter. Aber diese Hinterfragung von außen, diese Kritik, die ja tatsächlich auf eine Weise zunimmt in den letzten Jahren, Gesellschaft interessiert sich mehr dafür, die Medien interessieren sich mehr dafür, führt auf der anderen Seite zu einem umso stärkeren inneren Zusammenhalt in der Polizei, den die entgegenhalten wollen. Diese Loyalität, ne, diese familienartige Enge. Und das kann eben umschlagen zu einer Abschottung oder so einer Wagenburg-Mentalität, dass man sich einbunkert, ne, und sagt, ihr versteht uns alle nicht, ne, und wir sind eigentlich die Guten, und wenn ihr uns kritisiert, dann habt ihr einfach keine Ahnung davon, wie die Welt wirklich ist und was wir hier tun. Und das ist so eine reflexhafte Kritikabwehr, wo man gar nicht mehr offen ist für, das stimmt, vielleicht ist irgendwas nicht gut gelaufen. Und diese ständige Forderung nach mehr Rückendeckung aus der Politik, aus der Gesellschaft, aus der Justiz. Ne? Rückendeckung ist was, was man ganz, ganz viel als Stichwort findet. Das wird vor allem dann zum Problem werden, wenn die Gesellschaft multipolarer wird, so ist das jetzt, und fragmentierter. Also können wir vielleicht nachher darüber reden, wie sich die Polizei in diesen kommenden politischen Konflikten und Umwälzungen verhalten wird. Wird dann die Frage sein. So, politisch-kulturelle Verselbstständigung und rechtliche, habe ich gesagt, also Verselbstständigung vom Recht. Die Idee ist, diese rechtlichen Bindungen und Vorgaben, die ein demokratischer, ein Rechtsstaat seiner Polizei macht, die sind immer nur relativ. Ne? Also, ja, man darf nur jemanden festnehmen, wenn ein Tatverdacht besteht, aber wann ist jemand verdächtig? Das steht nicht im Gesetz. Bis ins letzte Detail. Ja, man soll jemanden kontrollieren, wenn eine Gefahr besteht für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Aber wann ist jemand gefährlich? Das steht auch so nicht im Gesetz. Das eröffnet alles Handlungsspielraum. Das muss interpretiert werden, ausgelegt werden, auf der Straße, in dem Moment. Das kann im Nachhinein von dem Gericht überprüft werden und im Vorfeld von einem Gesetz versucht werden oder von der Rechtsprechung zu umschreiben. Aber in dem Moment ist das eben der Polizist, die Polizisten auf der Straße, die das anwenden müssen. Das ist natürlich erstens Einfallstor für alle möglichen Stereotype, Vorurteile, diskriminierende Wertungen und Alltagsvorstellungen, die unsere ganze Gesellschaft durchziehen. Deswegen hatte ich vorher gesagt, kann auch die Arbeit der Polizei niemals frei davon sein und soll es auch nicht. Zweitens, konzeptionell, je enger die rechtliche Anforderung an eine polizeiliche Maßnahme dargelegt ist, also je enger das Gesetz das umschreibt, wann die Polizei was machen darf, umso stärker ist diese rechtliche Bindung, die Bindung von der Polizei an Recht und Gesetz, und umso besser ist ihre nachträgliche Kontrollierbarkeit. Je niedrigschwelliger, je unbestimmter die Anforderungen im Gesetz sind, umso größer sind die Freiräume und umso schwieriger ist die nachträgliche Kontrolle. Diese Befugniserweiterungen und Vorverlagerungen, von denen ich vorher gesprochen habe, ganz am Anfang, die sind genau das. Ne? Die machen die Anforderungen niedrigschwelliger und unbestimmter, erhöhen die Freiräume und machen es schwieriger, nachträglich die Polizei zu kontrollieren. Die befördern also die Verselbstständigung der Polizei vom Recht. Und drittens, die Polizei strebt selbstverständlich wieder naturgemäß von ihrer organisationellen Rolle her gedacht nach mehr Freiräumen, wie ich es oben gesagt habe, wie ich es vorher gesagt habe. Ne? Die will also sich davon befreien, wie Ketten, die man sprengen möchte. Eigentlich klar, dass das ein Problem ist, aber so eine verselbstständigte, eine sich von der Gesellschaft entfernte oder gelöste Polizei ist aus eigentlich jeder Perspektive gefährlich. Also aus der Perspektive jetzt der Polizeiprobleme, also zum Beispiel dem Bestreben, Gewalt, Rassismus, Diskriminierung durch die Polizei zu verhindern, ist es ein Problem, weil sich diese Probleme bei der Polizeitätigkeit natürlich dann potenzieren, ne, je größer die Spielräume und Zugriffsmöglichkeiten der Polizei werden und zugleich schwerer kontrollieren oder eingrenzen lassen. Aus einer grundsätzlich polizeikritischen Perspektive, aus so einer radikaleren Perspektive vielleicht, weil die Institution natürlich so erst recht nicht zurückgebaut werden kann, sondern im Gegenteil immer unangreifbarer wird. Aus einer demokratischen oder bürgerrechtlichen Perspektive auch, weil dieser Machtzuwachs, das ist eine Exekutivbehörde. Ne? Das bringt also die Balance der Gewaltenteilung durcheinander. Das verschiebt die. Das ist historisch gesehen auch total unheimlich. Und ein demokratischer Rechtsstaat per Definition kann keine entfesselte Polizei haben, sondern im Gegenteil zeichnet sich ja gerade durch die enge Bindung seiner Polizei an Recht und Gesellschaft aus. Also je lockerer das wird und so weiter entfernt, umso größer das Problem aus einer demokratietheoretischen und praktischen Perspektive. Und natürlich aus einer politischen Perspektive, weil unter einer etwaigen Machtbeteiligung zum Beispiel der AfD natürlich auch ein Polizeiapparat mit all seinen Befugnissen dann in deren Hände fallen würde. Das ist also das, was ich als Verselbstständigung, als Spitze, als Prozess gerade beobachte, als Ergebnis der Entwicklung der Polizei. Und wie gesagt, das ist ein sehr langsamer Prozess. Das sind nicht Sachen, die jetzt dieses Jahr passieren und vorher nicht, sondern das geht teilweise schon über Jahrzehnte. Aber irgendwann bewegen wir uns auf so einen Kipppunkt zu, wo das kaum noch umkehrbar wird. Vor allem, weil es nicht eine Sache ist, wo man jetzt sagen kann, ah ja, stimmt, er hat recht, stoppt die Verselbstständigung, sondern weil das ja ein Ding ist, das, wie ich es versucht habe zu erklären, auf so vielen Ebenen passiert und eine eigene Dynamik entwickelt hat, wo die Verselbstständigung der Polizei, wenn sie weit fortgeschritten ist, es umso schwerer macht, sie zurückzudrehen, weil die Polizei ja selber so viel politischen Einfluss hat. Okay, So viel würde ich erstmal als Input sagen zu dem. Wie gesagt, man kann auch über Rassismus in der Polizei den ganzen Abend füllen. Über Polizeigewalt kann ich genauso gut den ganzen Abend sprechen. Wir hatten ja gesagt, wir machen jetzt erstmal nicht diese einzelnen Probleme, wo ich dachte, ihr wisst womöglich schon am meisten darüber, sondern das ist meine Idee, warum es jetzt zurzeit besonders wichtig ist, sich mit der Polizei auseinanderzusetzen und warum es einerseits so eine gefährliche Zeit ist, andererseits auch eine sehr vielleicht vielversprechende Zeit, weil das nicht unbemerkt geblieben ist. Also diese Entwicklungen, die ich versucht habe zu beschreiben, die haben auch dazu geführt, das scheint auf den ersten Blick paradox, ist aber eigentlich logisch, dazu geführt, dass es jetzt diese Aufmerksamkeit dafür gibt. Und es wird jetzt viel mehr als vor 10 Jahren über diese Probleme diskutiert. Es gibt viel mehr gesellschaftliches Wissen darüber, ja, dass auch Medien, aber auch die allgemeine Bevölkerung, alle Menschen schon viel dazu gehört haben und etwas differenzierter das Ganze betrachten, möglicherweise als vorher. Weshalb es jetzt auch, glaube ich, Anknüpfungspunkte gibt, darauf einzuwirken. Aber das wird nicht für immer so bleiben. Okay, das wäre mein Eingangsstatement. Danke dir. Lass dich erstmal trinken. Genau, du hast ja schon gemeint, dass wir auf die einzelnen Probleme gar nicht so genau eingehen möchten. Ich würde dich trotzdem noch eine Frage dazu fragen, und zwar so das Thema, wie weit rechts ist eigentlich die Polizei? Also die Polizei ist ja eigentlich kein Spiegel der Gesellschaft, auch wenn uns das oft suggeriert wird. Sie ist deutlich männlicher, weißer, deutscher und konservativer als jetzt der Durchschnitt oder wenn ich jetzt hier reingucke, auch. Genau. Und trotzdem finden sich aber auch, um fair zu bleiben, gesellschaftliche Probleme und Entwicklungen in ihr wieder. Ja, aber es gibt natürlich auch krasse Schlagworte wie Hannibal oder Nordkreuz, ganz kurz. Hannibal, ich glaube, das war so das Netzwerk um André S. Und dann, ich glaube, der war von der KSK. Und Nordkreuz war auch so ein Netzwerk. Die sind auch über diese Chatgruppen aufgefallen. Da waren Kriminalpolizisten drin, Angehörige vom SEK, Richter und Mitarbeiter vom VS, also vom Verfassungsschutz. Ja, wenn wir das alles so hören, wie weit rechts ist eigentlich die Polizei? Ja, klar. Also das würde ich ein bisschen aufteilen. Also das eine ist vielleicht Rassismus als spezielles Phänomen, sozusagen. Und das andere ist, was ich unter dem Schlagwort rechtsextreme Einstellung fassen würde. Insgesamt bei all diesen Sachen vorweg ist immer das Problem, dass es eben nicht besonders gut erforscht ist und gerade weil es so ein abgeschotteter Mikrokosmos ist, auch schwer, also wenig transparent ist und schwer von außen Einblicke zu bekommen. Ist auch kein Zufall, weil die Polizei sich ja auch zumindest in Teilen sehr skeptisch gegenüber so Forschung zeigt und ja auch Studien, also diese, das, was aus der Rassismusstudie zum Beispiel geworden ist, die Seehofer damals als Innenminister selber aufgegeben hat nach seinen Vorstellungen, trotzdem ja von manchen Polizeibehörden boykottiert wurde, weil da eben es um Rassismus ging und das auch abgefragt wurde. So, zu dem Rassismus halt, das, was wir wissen, kommt einerseits aus einer Welle von Studien Anfang der 90er Jahre, als das schon mal Thema war. Da war die Situation ein bisschen ähnlich. Da waren, also wie jetzt vor ein paar Jahren hier, da waren, also gab es viele, viele Schlagzeilen und Nachrichten zu polizeilichen Misshandlungen, rassistischen Vorfällen, Nazi-Vorfällen in der Polizei und ganz grausliche Geschichten, die da waren. Und weil das eben für so großen Wirbel gesorgt hat, gab es ein paar Forschungsvorhaben, ein paar Studien, die das untersucht haben. Im Ergebnis zusammengefasst ist das da eben so, dass die innerhalb der Polizei rassistische Einstellungen, rechtes Gedankengut, wohl etwa so weit verbreitet ist wie im Rest der Gesellschaft. Das wurde damals also als große Entwarnung gefeiert, so, es gibt kein Rassismusproblem in der Polizei. Ich glaube, es ist klar, dass es näher liegt, das andersrum zu formulieren. Also die Ergebnisse da, also da waren ja wirklich in teilweise Polizeibehörden, dass irgendwie 70% der Polizisten in irgendeinem Revier in Frankfurt gesagt haben, Frankfurt ist eine Stadt mit zu vielen Ausländern, ja oder nein, ja, ne, sowas zum Beispiel. Nur weil das im Rest der Gesellschaft auch so war, ist das ja kein Zeichen für Entwarnung. Also so, dass es ungefähr gleich ist. Es gab, also erstens das, ne, es gibt das da, es gibt das aber vermutlich nicht, es gibt nicht so viele Hinweise darauf, dass das jetzt ausgeprägter ist als im Rest der Gesellschaft. Ne, vor dem Hintergrund, dass es ja in der Gesellschaft sowieso schon relativ weit verbreitet ist. Und das Zweite ist, es gibt einen, wie groß genau weiß man nicht, aber einen bestimmten kleineren Teil, der verfestigte nach diesen Forschungsergebnissen rassistische oder rechtsextreme Weltbilder hat. Also der wirklich gefestigt fremdenfeindlich war damals die Formulierung in der einen Studie. Das wäre ein Begriff, mit dem man heute wahrscheinlich so nicht mehr arbeitet, aber ein kleiner Teil, ne, gibt es so, und das ist natürlich allein so schon also Grund zur Alarmierung. Zweitens wurde das dann so ein bisschen wiederholt jetzt in den letzten Jahren, dass es nochmal ein paar Studien gab, eben wieder wegen dem öffentlichen Aufschrei und wieder dem Interesse, ne, wo das nochmal, die sind jetzt noch nicht alle raus und noch nicht so weit, aber im Prinzip zeichnet sich ab, dass das so ähnlich ist. Es gibt ganz erhebliche rassistische Vorurteile, rassistische Einstellungen und so weiter in der Polizei, aber eben nicht unbedingt mehr als im Rest der Gesellschaft. Also das wird ja teilweise auch dann gefeiert von den Ministerien, wenn dann rauskommt bei ihren Studien, bei ihren Umfragen, hier die Polizei hat weniger rassistische Einstellungen als im Rest der Gesellschaft. Aber wenn das halt trotzdem, also das war dann in der einen Umfrage irgendwie ungefähr ein Drittel der Polizisten und Polizistinnen sagt, wir müssen aufpassen, wenn wir nicht aufpassen, dann wird Deutschland bald ein islamisches Land, dann ist das ja nicht gut, weil das im Rest der Gesellschaft weiter verbreitet ist. Dann ist das kein Zeichen von Entwarnung. Also das ist das eine, was man sagen kann, wie rassistisch ist die Polizei, ne? Also bottom line, vermutlich in etwa so viel wie der Rest der Gesellschaft auch. Ne? Einschließlich der kleineren Gruppe und Teile, die wirklich Hardcore-Rassistinnen und Rassisten sind. Nur nochmal als Einwurf, also Diskriminierung ist nochmal eine andere Frage. Ne? Also man kann rassistische Einstellungen haben, ohne dass sich das diskriminierend auswirkt, und man kann diskriminierend handeln, ohne eine rassistische Einstellung dazu haben oder gar sich das bewusst zu machen. Das ist also nochmal eine separate Sache. Wie diskriminierend Polizei handeln ist, ist auch gerade erst dabei, genauer erforscht zu werden. So, und der andere Punkt war das mit dem Rechtsextremismus. Du hast eigentlich die drei Gruppen, die ich da auch ungefähr aufmachen würde, schon angesprochen. Also das eine ist, sind diese Versatzstücke, das Chatgruppen und wo die Leute irgendwelche rechten Sprüche hin und her schreiben oder jemand schickt ein Hitlerbild und dieses ganze Zeug, wo man nicht genau weiß am Ende, was sagt das über diese Einheit, über diese Menschen aus, was so, das sind irgendwie so lose Zusammenhänge, wo unklar ist, wer jetzt was gesagt hat oder unterstützt hat. Also das ist der erste Bereich, so dieses, ne, oder diese Alltagsauffassungen. Das zweite sind so Mitgliedschaften in oder Sympathien mit rechtspopulistischen oder rechten Parteien, vor allem AfD zurzeit. Und das dritte wären dann so, also wirklich neonazistische Polizisten und Polizistinnen oder Verbindungen in die Neonazi-Szene oder eben diese Umsturzversuche und so weiter, wo auch Hannibal-Netzwerk, Nordkreuz und diese Sachen dann dazugehören. Der erste Punkt, also quantitativ beziffern kann man das natürlich nicht. Ne? Aber der erste Punkt ist, das scheint relativ weit verbreitet zu sein. Im Prinzip genau wie mit dem Rassismus. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele dieser Chatgruppen, ja, und alle möglichen Leute schreiben da alle möglichen Sachen. Das ist eben wenig greifbar, was das am Ende bedeutet. Aber das gibt es. Also da kann man ungefähr die gleiche Aussage treffen wie zuvor auch beim Rassismus. Es gibt das in den Polizeien, natürlich mit großen Unterschieden und Fluktuationen. Ne? Aber da gibt es auch Versatzstücke von Rechten, also was meinen wir eigentlich mit rechtsextremistischen oder rechten Auffassungen, aber wenn wir sagen sowas, Nationalismus, aber auch andere diskriminierende Auffassungen, also gehört auch wieder Rassismus dazu, Antisemitismus, Sexismus und so weiter, aber auch autoritäre politische Einstellungen, solche Dinge ist ja ein bisschen so ein vager Begriff. Wenn wir das so zusammenfassen, gibt es so eine global und das in allen Zeiten eigentlich so eine Affinität von Sicherheitsbehörden tendenziell zu sowas, das passt ja auch zu ihren Aufgaben zusammen, aber vermutlich nicht in einem viel größeren Umfeld als so in der Gesellschaft auch. Mhm. So. Bei dem zweiten Teil, mit den Sympathien ist es besonders schwierig oder mit den Verknüpfungen zu rechten Gruppen. Also man weiß es nicht, wie viele Polizisten und Polizistinnen, was sie wählen oder in welchen Parteien die Mitglieder sind oder so. Aber es gibt eben nicht wenige, so viel kann man ja sagen, weil das immer wieder vorkommt, Polizisten und Polizistinnen, die Mitglieder in der AfD sind oder die für die AfD antreten. Und das war das letzte Mal, als das vor ein paar Jahren zumindest abgeglichen wurde, so, dass tendenziell auf den Listen der AfD, das waren also die Landeslisten, glaube ich, für Wahlen, überdurchschnittlich viele Polizisten und Polizistinnen waren. Das ergibt ja so ein bisschen Sinn, weil das ja auch ihr Image ist, was sie auch versuchen, ne? Aber trotzdem, also mehr Polizisten und Polizistinnen, nicht in absoluten Zahlen, aber relativ gesehen, würden für die, tauchen bei der auf den Listen der AfD auf als bei anderen Parteien. So, und dieses Dritte, ne, das ist vielleicht am schwierigsten und das ist ja auch das Gefährlichste. Also, dass es Neonazi-Gruppen in der Polizei gibt oder so, darauf, oder dass es irgendwie eine große Verschwörung gibt, dass die Polizei total rechts unterwandert ist, dafür gibt es keinen empirischen Hinweis. Ich kann das natürlich nicht ausschließen, ne, das kann man nie, weil das ist ja der Witz an diesen clandestinen Netzwerken, dass sie eben unsichtbar sind von außen und nicht gesehen werden können. Aber es gibt schon relativ viele Versuche über Forschung, über Fragen, über Ermittlungen, da ein bisschen ranzukommen. Und das scheint nicht so zu sein, dass es jetzt da diese gigantischen unterirdischen Netzwerke in der Polizei gibt von Neonazis. Trotzdem gibt es bei diesen Sachen tauchen immer wieder, also Hannibal, Nordkreuz, bei diesen Gruppen, die also, das sind ja wirre Gemische, ne, zwischen Preppern, Neonazis, Reichsbürgern und so weiter. Das ist schwer zu fassen, aber da tauchen immer wieder Polizisten und Polizistinnen auf. Es gibt auch so ein bisschen undeutlichere Spuren. Also wo kommt denn diese Munition immer her, dass sie immer bei Bundeswehr und Polizei verschwindet und dann da auftaucht oder so. Dann so Verknüpfungen, also dass polizeiliche Schießtrainings auf einem Schießplatz, Übungsplatz gemacht werden von jemandem, bei dem sich dann nachher herausstellt, dass er da in diesem Netzwerk tief drin war. Also es gibt viele so Verbindungen und Spuren, wie gesagt, ohne dass man jetzt eine Zahl, Prozentzahl dran machen kann. Ne? Und es kann ja immer nur die Spitze vom Eisberg sein, was wir da sehen. Also auch das gibt es, ne? Aber das dürfte eine deutliche, deutliche Minderheit innerhalb der Polizei sein. Die große Frage für mich ist aber, so vage wie das jetzt alles womöglich war, wie wird sich das verändern? Also man sieht das ja auch, wenn man mit denen spricht und in der Forschung und so weiter. Es gibt Polizistinnen und Polizisten, die total gegen rechts aufstehen und da ganz eindeutige Meinungen haben. Es gibt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss von der Gewerkschaft der Polizei mit der AfD. Das ist ja irgendwie zustande gekommen und nicht bei der anderen Gewerkschaft, bei der Deutschen Polizeigewerkschaft. Das sind ja alles Auseinandersetzungen, Kämpfe. Es gibt immer wieder die Frage, wieso entwickeln sich andererseits andere Polizeizüge und Einheiten wirklich zu so Nazi-Nestern fast. Also es gab ja diesen einen Fall, das ist jetzt auch schon sehr lange her, aber von einem, das war jetzt glaube ich, war das bei der Bundespolizei, das steht im Buch, weiß ich nicht, also ein Polizeizug, wo die wirklich, ne, also die hatten sich die Schlagstöcke mit nordischen Göttern tätowiert, die hatten diese ganzen Neonazi-T-Shirts an unter ihrer Einsatzkleidung, die haben da Nazi-Musik auf CDs verteilt und so, und das ganze Ding wurde dann also aufgelöst, diese Einheit. Ich meine, die sind dann die meisten dann immer noch Polizisten und Polizistinnen, aber wie sich so eine Subkultur, so ein Mikrokosmos entwickeln kann, auch das gibt es eben. Und dafür wird es eine entscheidende Bedeutung haben, wie verhalten sich die anderen Polizisten und Polizistinnen. Also da ist jemand, der bringt einen Nazispruch auf der Wache. Was sagen die anderen? Wie reagieren die? Ne? Das hat eine Signalwirkung. Ne? Dann kommt raus, dann bildet sich da so eine Gruppe, gehen die anderen weg. Manche haben dann keine Lust drauf, lassen sich versetzen oder arbeiten woanders oder bekämpfen die das, setzen sich damit auseinander. Was für Signale kommen aus dem Rest der Gesellschaft? Also wenn die AfD und diese ganzen Ansichten, die damit zusammenhängen, jetzt in der Gesellschaft seit Jahren bereits Aufwind haben und das Stichwort ist ja immer Salonfähigkeit, ne, dann ist das natürlich auch innerhalb der Polizei ein Signal und ist das vielleicht so. Ne? Also da passiert super viel, dass man von außen nicht sehen kann, dass aber in den nächsten Jahren entscheiden wird, so ein bisschen erstens, in welche Richtung geht die Polizei, aber auch wie resilient oder bereitwillig ist sie gegenüber AfD-Regierungen und solchen Sachen. Also es gibt eben eine enorme Bandbreite. Jetzt hast du gerade die Salonfähigkeit angesprochen und die Veränderung. Jetzt ist es ja bei uns gerade der Fall, dass dieses Jahr Landtagswahlen und auch Kommunalwahlen anstehen. Also die Landtagswahlen im September und die Kommunalwahlen schon im Juni. Und wir kennen alle die Umfrageergebnisse, dass die AfD bei über 30% gerade ist. Und wenn du jetzt dich so vorsichtig ranwagen würdest, wie du so eine Veränderung, also genau, also so eine Veränderung des politischen Klimas, was ja vielleicht rauer wird. Ich meine, dass es die Tendenz jetzt gerade schon in der Gesellschaft gibt ohne die Wahlen, ist völlig klar. Nur, ich glaube, so zum Thema Salonfähigkeit wird sich da einiges ändern. Ja, also das hat jetzt ganz viele Facetten und Aspekte natürlich, ne? Aber um an das anzuknüpfen, was ich jetzt gerade zuletzt gesagt habe, natürlich gäbe es irgendwo eine AfD-Regierung oder eine Beteiligung oder hast du halt wirklich irgendwie 35% AfD und der Landtag ist quasi blockiert und kann sonst gar nichts machen. All das sind Signale an die Polizei und das wird verändern, spürbar verändern, wie das da passiert, also wie die Polizei intern aufgestellt ist. Also Leute werden sich eher trauen, innerhalb der Polizei solche Sachen zu sagen. Leute werden sich weniger trauen, möglicherweise was dagegen zu sagen. So, das verschiebt sich dann das Gleichgewicht. Führungskräfte haben vielleicht nicht mehr so das Gefühl, dass sie sich distanzieren müssen. Es wirft auch irgendwann die Frage auf, also wie kann man zum Beispiel, würde in so einem Umfeld eine Gewerkschaft noch einen Unvereinbarkeitsbeschluss treffen, wenn sie das Gefühl hat, dass irgendwie 30% ihrer Mitglieder da aber, also oder der Polizeibeschäftigten dazu dann eigentlich nicht mehr mitmachen können. Also diese Widerstandskraft in der Allgemeinbevölkerung, aber auch innerhalb der Organisation Polizei, die erodiert, also die wird untergraben von solchen Ergebnissen, von solchen politischen Veränderungen. Das ist das eine, kulturell gesehen. Ja, also die Frage, wen repräsentieren wir, für wen sprechen wir? Wenn so die Gesellschaft aufgebaut ist, sagt die Polizei, dann repräsentieren wir die jetzt vielleicht so. Das andere ist die Frage, wie würde sich, also natürlich können durch eine AfD-Regierung kann Führungspersonal teilweise ausgetauscht werden. Das hätte natürlich einen Effekt. Ne? Es würden auch andere Leute vielleicht eingestellt werden. Es würde sich, das ist nicht so, dass die Politik eins zu eins vorgibt, was ist in der Polizei passiert, aber es gibt eben bestimmte politische Positionen, die also von der Politik bestimmt werden. Und natürlich verändert sich ein bisschen die Einstellungspolitik, die ganze Kultur. Das sind eben auch so langsame Umwälzungen. Ne? Ich weiß nicht, eine Werbekampagne zum Beispiel, was Polizeien ja derzeit immerhin versuchen, mit gezielt Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund anzusprechen oder so, oder gezielt Frauen anzusprechen. Kann sein, dass solche Sachen dann zum Beispiel wegfallen in so einem Umfeld, ne, es wieder ändert. Ich hatte vorher die Fragmentierung der Gesellschaft und die Polarisierung angesprochen. Wenn es solche Auseinandersetzungen in der Gesellschaft dann zum Beispiel gibt, das würde ja auch dazu gehören. Also dann hast du eine AfD-Regierung, dann gibt es heftige Proteste vor einem Landtag oder so. Oder es gibt große, weil jetzt alle aus ihren Löchern kommen, AfD- und Neonazi-Demonstrationen, die Leute angreifen. Wie verhält sich die Polizei dann da? Ne? Weil da ist ein Konflikt innerhalb der Gesellschaft. Auf welche Seite würde sich die Polizei dann instinktiv stellen? Also man hat ja zum Beispiel gesehen, dass bei den Corona-Leugnerinnen-Protesten die Polizei sehr zurückhaltend agiert hat, was sie zum Beispiel bei traditionellen linken Demonstrationen eher nicht macht. Häufig mit der Begründung sowas wie, aber das sind halt alles normale Leute. Also da sind die Feindbilder noch nicht so aufgestellt. Da ist eine andere Verbindung. Wie würde sich das auswirken dann da? Ne? Solche Sachen. Und schließlich vielleicht noch, die Frage ist, was könnte die machen? Also die Polizei hat, wie ich versucht habe zu beschreiben, ein gewaltiges Arsenal zur Verfügung. Oft, also ich wurde auch gefragt, was könnte so eine AfD-Regierung gesetzlich ändern, um sich mehr Befugnisse zu verschaffen? Das müsste man vermutlich kaum. Das Strafrecht und das Polizeirecht sind so weit zurzeit, dass man damit richtig viel machen kann, wenn man will. Also es wird gerade ja vergleichsweise zurückhaltend ein Gesetz noch. Also da würden enorme Möglichkeiten bestehen, wenn man das will. Also ein Polizeiapparat mit den Befugnissen, die es zurzeit gibt, könnte ganz gewaltig zu Repressionen, Überwachung und Unterdrückung eingesetzt werden. Inwieweit das dieser Apparat mitmachen würde, ist dann natürlich nochmal die Frage. Gibt es da Resilienz dagegen oder Widerstandsfähigkeit oder nicht? Also, ja. Okay. Nein. Du hast ja, also finde ich schon spannend zu hören, dass es eigentlich auch jetzt schon diesen gewaltigen Apparat gibt, der nur, sagen wir mal, zurückhaltend eingesetzt wird. Und vielleicht, wenn wir das alles so hören und es sich so dystopisch anhört oder vielleicht auch alles einfach mega dystopisch ist, vielleicht noch so eine Frage, bevor wir dann an die Publikumsfragen gehen, ein bisschen auf die Zeit gucken. Genau, wir so als Gesellschaft oder als aktive Zivilgesellschaft beziehungsweise expliziter als Linke, radikale Linke, was sind eigentlich unsere Aufgaben oder was können wir tun im Hinblick auf die Polizei? Das ist ja eine weite Frage, das muss ja dann die radikale Linke selber rausfinden. Aber vielleicht davor, also du sagst... Bleiben wir bei der Gesellschaft. Also weil du sagst, dass das dystopisch klingt, das weiß ich nicht. Also die politischen, das, was politisch droht, das wissen alle, was sozusagen kommt und kommen kann. Und dagegen gibt es genug zu tun. Aber das ist ja nicht aussichtslos. Das, was ich jetzt beschrieben habe über den Zustand der Polizei, ist ja nicht in meiner Auffassung nach irgendwie dystopisch, ne? Sondern das ist ja, das heißt, es ist, Polizei ist immer, das ist ja eine mächtige Organisation, es ist immer auch eine gefährliche Organisation. Polizeien und Sicherheitsbehörden sind immer schwierige und zweischneidige Schwerte für eine Demokratie oder eine freiheitliche Gesellschaft oder wie auch immer. Aber nichts davon ist irgendwie aussichtslos. Ich hatte ja auch vorher gesagt, es gibt gerade meiner Wahrnehmung nach viel mehr Bereitschaft und viel mehr Möglichkeiten, da was zu machen, sowohl aus der Gesellschaft als auch Medien und sogar Politik, als auch innerhalb der Polizei selbst, um da vorzugehen, um da was zu machen. Also es gibt eine Bereitschaft, auch was zu ändern, diese Rolle. Das ist nur was ich nur meinte, ist davor am Anfang, das ist nicht was man einfach so durch einen Knopfdruck, also weder sowas wie diese Befugnis wird zurückgenommen, noch sowas wie diese Polizeibehörde wird abgeschafft, kann diese Probleme auf einmal lösen. Aber es gibt super viel, was getan werden kann und es ist jetzt mehr möglich als noch vor einer Weile. Aber natürlich, wenn man gar nichts macht, dann ist irgendwann der Zeit vorbei und das ist dieser Kipppunkt. Jetzt das andere, klar, wenn eine AfD-Regierungsbeteiligung oder Machtübernahme ansteht, dann wird es auf ganz vielen Ebenen unheimlich und erfordert natürlich ganz viel gesellschaftlichen Widerstand da und das Polizei nur ein Bereich. Und ich hatte ja auch gesagt, es ist überhaupt nicht klar, jetzt stand jetzt, wie sich die Polizei da verhalten würde, wie sie agieren würde. Deswegen würde ich nur, das war jetzt alles, also ich würde nicht jetzt da irgendwie das als besonders, also als dystopisch beschreiben oder da jetzt in Pessimismus oder Fatalismus verfallen, das gar nicht, ne? Ich finde es nur wichtig, sich die Sachen dann eben auch so anzugucken, wie sie sind. Jetzt das andere ist ja so ein bisschen eine sehr, sehr breite Frage, also was kann man tun mit Blick auf die Polizei? Ich glaube, also auch das hat ja viele Antworten, aber ein Punkt ist, ich habe ja am Anfang versucht zu erklären, warum ich glaube, dass es sich lohnt und auch wichtig ist, sich mit der Polizei als solches auseinanderzusetzen. Menschen, die sagen, es passiert so viel Schlimmes durch die Polizei, und von ihren Aufgaben und Funktionen her gedacht, kann sie auch nichts Gutes bewirken, es sollte keine Polizei geben, sehen vielleicht nicht viel Sinn darin, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und dann sagen, ich weiß, also wenn ich jetzt auf Veranstaltungen mit sehr linken Publikum bin, dann ist das oft, also ist doch klar, Polizei muss weg und so weiter. Aber das reicht, finde ich, gar nicht. Ich hatte erstens gesagt, dass das Polizieren selbst, das Kontrollieren der anderen, das Durchsetzen der Ordnung, die Sicherheitsproduktion, immer mit einem Sicherheitsverständnis natürlich der herrschenden, also der Mehrheitsgesellschaft, gibt es immer und wird es immer geben. Und die Polizei als Institution, als Behörde ist nur eine Erscheinungsform davon. Das ist jetzt eine Inkarnation. Vor 300 Jahren gab es Polizei, wie wir sie heute kennen, nicht. Und in 300 Jahren wird es sie so vermutlich auch nicht mehr geben. Das löst nicht die Probleme, die mit diesem Polizieren einhergehen, mit dem, wie sich verschiedene Teile der Gesellschaft zueinander verhalten. So, das, was eigentlich angegangen werden muss, ist eben der Sicherheitsdiskurs. Erstens, warum ist das jetzt so, dass Sicherheit über allem steht und ganz oben thront, dass wir alles andere dem unterordnen als Gesellschaft, dass das oberstes Thema bei allen politischen Entscheidungen ist, in jeder Diskussion, dass das alle Diskurse beherrscht, dass wir immer weiter in diese Risikologik reinkommen, Präventionslogik, vor die Lage kommen, alle Risiken ausschalten, alle Gefahren im Keim ersticken, bevor sie überhaupt auftreten. Diese ganze Denke birgt ganz viele Gefahren. Es gibt noch ganz viele andere Probleme mit dem Sicherheitsdiskurs. Also Sicherheit macht nur dann Sinn als Sicherheit, wenn es die Sicherheit aller Leute ist. Das ist jetzt aber nicht so. Sicherheit ist immer eine bestimmte Vorstellung von Sicherheit, die ganz viele Leute ausschließt, die von ganz bestimmten Positionen in der Gesellschaft ausgeht. Das alles sind Sachen, die man angehen kann, die auch die Polizei betreffen. Das ist eine Aufgabe, die bei jeder Auseinandersetzung mit der Polizei, finde ich, dazugehört. Und das ist gerade was aus einer radikaleren Position vermutlich leichter fällt oder näher liegt. Das andere ist die Organisation selbst. Es gibt so viele Vorschläge, was getan werden kann auf die Polizei, mit Blick auf die Polizei. Also Beschwerdestellen und Kennzeichnungspflicht und die Fund und kommt so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, wenn man das so, man kann das auch in so drei Gruppen mit fließenden Übergängen eingruppieren, also so reformistische Ideen, Reformen, kann man bei der Polizei andere Leute einstellen, kann man das Polizeitraining verbessern. Das ist alles nicht unbedingt falsch, aber das löst keins der Probleme, die man bei der Polizei beobachten kann. Das kann die Sachen vielleicht abmildern oder so in gewisser Weise, aber eine Polizei mit höherem Anteil von Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund ist, wie die Forschung zeigt, nicht signifikant weniger rassistisch oder diskriminierend gegenüber solchen Leuten, weil sie eben, wie gesagt, die Aufgabe hat, diese Ordnung durchzusetzen, egal wer in ihr drin ist. Und solche Sachen. Ne? Man kann eine Organisation, deren Aufgabe es im Wesen ist, deren Kern es ist, dass sie eine Gewaltlizenz hat und Gewalt anwenden darf im Namen des demokratischen Rechtsstaats, nicht von dieser Gewaltproblematik befreien, indem man andere Ausbildung macht oder Trainings oder so. Das sind also diese Reformsachen. Das geht über in vielleicht so Überlegungen, die Rolle der Polizei in der Gesellschaft zu ändern. Vielleicht gibt es auch sogenannte nicht reformistische Reformen, also Reformen, die die Denkweise, den Diskurs und das Ganze öffnen und ändern können. Also sowas wie die Polizei, das ist ja eine entscheidende Frage. Haben wir Gesetze, die die Polizei eingrenzen und kontrollieren tendenziell, oder haben wir Gesetze, die der Polizei mehr oder weniger freie Hand lassen? Und da spielen eben solche Sachen vielleicht wie Beschwerdestellen, wie Kennzeichnungspflicht und solche Sachen doch auch eine Rolle. Nicht, weil sie all diese Probleme lösen oder die Polizei ändern oder von ihren immanenten Problemen, ja, die mit ihren Aufgaben und Funktionen natürlich einhergehen, befreien können, aber die Richtung ändern können, in die das Ganze geht und vielleicht auch diesen Verselbstständigungsprozess verlangsamen und irgendwann zurückdrehen können. Und dann als dritten Punkt eben diese Blicke, die immer auch dazu gehören, jenseits der Polizei. Wie kann man gesellschaftliche Probleme anders lösen? Also es ist ja zum Beispiel auch gar kein, ich weiß nicht, wie radikal man dazu sein muss, das wird immer so dargestellt, ne, mit Defund Abolish und so, aber in den USA, wenn man zum Beispiel, also die Polizeichefs selbst sagen ja, bitte schafft es irgendwie, dass wir als Polizei weniger Aufgaben haben. Also dieses Ganze, wie kann es sein, dass eine Polizei für alles zuständig ist? Und also das klassische Beispiel sind doch immer die Sachen mit der Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Das ist einfach für niemanden gut. Also das ist, löst die Probleme überhaupt nicht. Das ist super gefährlich für alle. Endet viel zu häufig damit, dass die Betroffenen selber also getötet werden, ne? Weil jemand, der in so einer Ausnahmesituation ist, nicht mit polizeilichen Mitteln contained werden kann, ohne ihn schwer zu verletzen in der Regel. Das ist was für Polizisten und Polizistinnen einfach eine total ungeeignete Tätigkeit ist, und eigentlich ist klar, dass man dafür andere Stellen braucht. Das ist was man zum Beispiel als Defund bezeichnen würde. Das ist ein Teil der Defund the Police-Forderungen. Kann man nicht die Mittel bei der Polizei zum Beispiel abbauen? In Deutschland sind die ohnehin jetzt nicht vielleicht so groß, aber kann man die besser einsetzen, indem man zum Beispiel eine Stelle schafft, und das wird in den USA ja auch schon viel versucht und praktiziert durch Initiativen, eine Stelle schafft, die für solche Einsätze zuständig wäre und da ohne Waffen und mit dieser Sicherheitsdenke hingeht und die Probleme löst. Solche Sachen. Willst du ganz kurz erklären, was die Fund Police eigentlich heißt? Okay. Für das Publikum? Das wäre vielleicht oder ja, sein. Genau. Es gibt also diesen Slogan, die Fund the Police, der jetzt zu so einem Kampfbegriff geworden ist und deswegen oft auch sehr überfrachtet ist, aber im Kern geht es darum, eine Forderung würde ich so zusammenfassen, gibt unterschiedliche Auffassungen vielleicht, aber die Fund im Sinne von Mittelentziehung oder Mittelumverteilung, also die Ressourcen, die finanziellen und gesellschaftlichen Ressourcen bei der Polizei abzubauen, diesen Apparat zu verkleinern und stattdessen anderswo, das ist ganz wichtig, anderswo in der Gesellschaft unterzubringen. Also zum Beispiel zu sagen, wir streichen ein paar Stellen bei der Polizei und haben dafür mehr Sozialarbeiter. Mal ganz plakativ gesprochen, solche Sachen. Ne? Wir brauchen nicht Polizisten und Polizistinnen, die mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen auf der Straße umgehen, sondern wir brauchen mehr Wohnungen und sowas. Ne? Wir brauchen Leute, die mit suchtkranken Menschen arbeiten können und nicht Polizisten und Polizistinnen, die Leute verscheuchen oder einfangen und der Strafverfolgung zuführen wegen einer Sucht, für die sie sowieso dann, an der sie nichts ändern können und so weiter. Also diese Idee der Mittel- und Zuständigkeitsverlagerung von der Polizei auf andere Stellen. Und das kann man eben, ich glaube, das war so verständlich, oder? Ich glaube, und das kann man eben unterschiedlich weit betreiben. Also man kann sagen, Defund the Police heißt sowas wie Abolish, wie Abschaffung der Polizei, sondern es geht in erster Linie darum, der Polizei möglichst viel, also die auf so einen Kern zu reduzieren oder ganz weg zu haben und das irgendwo anders zu machen. Oder man kann klein anfangen und sagen, eben sowas wie eine Stelle. Es muss auch nicht immer um die Ressourcen nur gehen, sondern es kann auch um die Zuständigkeiten gehen. Also eine Stelle, die man anrufen kann, gibt es ja in Deutschland gar nicht. Außer der Polizei oder der Feuerwehr für eben jemanden, der man sieht, hier, da, so, da ist jemand, mein Nachbar ist psychisch krank, das weiß ich, der randaliert gerade in seiner Wohnung und ich glaube, er könnte sich oder jemand verletzen, wir brauchen irgendwie Hilfe. Wen kann man schicken, außer der Polizei, die da hinkommt und mit vielleicht fatalem Ergebnis? Solche Stellen aufzubauen, ne? Das wäre also zum Beispiel ein Blick, eine Perspektive auf eine Welt, auf eine Lösung oder Umgang mit Konflikten jenseits der Polizei. Und mich, also ich bin da eher agnostisch, würde ich sagen, mit Blick auf die Rolle der Polizei. Man kann das, also in vielen Bewegungen wird ja gesagt, erste Priorität ist also, es geht uns vor allem darum, die Polizei damit abzuschaffen. Ja, also mit all den Problemen, die damit einhergehen, klar, aber wichtig wäre, können wir als Gesellschaft andere Lösungen dafür aufbauen? Dann hat sich das Erste auch erübrigt. Also was machen wir mit all diesen Problemen, die man so antrifft? Und das ist gerade das Gegenteil. Ich hatte das noch gar nicht so ausgeführt, aber derzeit war es, zurzeit ist es ja so, dass für jedes Problem man braucht keine politischen Lösungen, weil man überall hin die Polizei schicken kann. Ich hatte das eine Beispiel vor einer Weile in Kreuzberg, da sind wir, ich mit einem Freund, da war in einem Wohnungseingang, da lag ein Mensch auf dem Boden und hat da, wusste man nicht, ist er jetzt ohnmächtig, schläft er oder wie? Und da war eine Frau, die in das Haus rein wollte und irgendwie nicht wusste, was sie machen soll. Und dann ist mein Kollege da dazugekommen und meinte, zu der Frau sollen wir jemand rufen. Im Sinne von, braucht hier jemand Hilfe? Und die Frau hat gesagt, ja bitte, weil ich bekomme nachher noch Besuch. Im Sinne von, habe ich dann erst verstanden, sie wollte, dass wir die Polizei rufen, damit der Mensch, weil der obdachlos war, da weggeschafft wird, weil sie bekommt Besuch und will, dass da niemand rumliegt. Ne? Das ist keine... Ja, das ist so eine unterschiedliche Herangehensweise an, was ist das Problem und was ist die Lösung davon. Und so ist das mit allen möglichen Sachen. Also so, und als Gesellschaft wieder zu sagen, wir nehmen uns, also es geht um Rückaneignung von Konflikten und von sozialen Problemen, aber auch mit den ganzen Schwierigkeiten und der Verantwortung. Das ist nicht leicht. Es gibt keine Blaupause dafür, wie man diese Konflikte lösen kann, sonst hätten wir das schon gemacht. Es gibt zurzeit aber auch sehr wenig Versuche, weil es aus der Politik eben immer reicht zu sagen, dann erhöhen wir eben den Straftatbestand. Also okay, es gibt ein Problem mit irgendein gesellschaftliches Phänomen, dann machen wir da eben einen Straftatbestand für. Was gar nichts ändert, ist nur ein Papier, auf dem steht, es bringt jetzt ein Jahr mehr Gefängnis. Das interessiert keinen Menschen, das ändert gar nichts. Und es kostet aber auch nichts. Und das ist eine Denkweise und eine Arbeitsweise, die nicht zukunftsfähig ist. So, und das war deswegen meine lange Antwort jetzt auf deine Frage, ja, dass dieser dritte Teil, also das mit den Wegen jenseits der Polizei, ne, das gehört für mich alles irgendwie zusammen, aber diese Überlegungen, ne, die gehören da eben, das kann man jetzt machen und das kann jeder und jede ja machen und muss auch jeder und jede machen, weil das sind ja unsere gesellschaftlichen Probleme, also sich die Konflikte zurück aneignen und sich wieder auch bereit zu sein, selber drum zu kümmern und irgendwelche Wege zu finden. Das würde umgekehrt dazu führen, dass man einfach schon weniger Polizei braucht. Damit hätte man auch weniger von diesen Problemen und damit hätte man auch einen kleineren Apparat, der jemand in die Hände fallen kann. So, wie gesagt, also Polizei ist, die Frage ist für mich eben immer, wie viel Polizei kann sich eine Gesellschaft überhaupt leisten? Weil das ist was, also ich verstehe bei ganz vielen Leuten das Bedürfnis, ich verstehe, warum die entstanden ist. Also es hat noch historisch natürlich ganz viele andere Hintergründe, aber warum es diese Form angenommen hat. Aber das ist was mit so hohen Kosten verbunden ist, individuell und gesellschaftlich, dass man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen muss, finde ich, wie viel davon können wir uns als Gesellschaft leisten, weil das eben solche Schäden teilweise anrichtet. Okay? Ja. Nee, erstmal vielen Dank. Also ich bin weniger dystopisch zu der Sache, nee, aber ich glaube, es ist ganz spannend, sich nochmal so, was du gerade gesagt hast, von so Rückaneignung von Problemen durch den Kopf gehen zu lassen, als Ansatz. Genau, dann würde ich jetzt das Publikum fragen, ob ihr Fragen habt an Benjamin. Okay, ich würde jetzt erstmal hier, dann dort, dann hier. Erstmal euch drei. Sorry. Wir nehmen das auf alles. Jetzt komme ich. Soll ich? reingelegt. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Fragen mit drauf sind, oder sollen wir die Fragen ganz rausschneiden? Sprich sie einfach immer mit, bitte. Dann, ich soll die jedes Mal mitsprechen. Ach so. Okay. Alles klar. Deine war zuerst. Bevor ich meine Frage stelle, will ich noch ganz schnell den Hut rumgeben. Genau, weil wir haben nämlich eher noch, es sind so ein bisschen Unkosten. Draußen stand eine Spendendose, falls ihr da noch nichts reingetan habt, geben wir jetzt noch diesen Hut rum. Ne, so richtig so ein Hut. Genau, gebt da gerne noch was rein und dann stelle ich meine Frage. Und ich gebe den, die Richtung. So. Genau, ich probiere mal meine Frage irgendwie so zu stellen, dass es vielleicht verständlich wird. Weil du zum Schluss schon so auf einmal so angedeutet hast in Richtung soziale Arbeit. Ich bin ja relativ skeptisch, was das angeht, Aufgaben in die soziale Arbeit zu schieben, weil ich glaube, da sind viele Menschen, die ein ähnliches, merkwürdiges Präventionsdenken und Sicherheitsdenken haben. Aber nein, prinzipiell glaube ich, ist das auch eine gute Idee. Genau, es hat halt einen hier Dresden-spezifischen Hintergrund und ich probiere die Frage trotzdem irgendwie so zu stellen, dass du sie beantworten kannst. Kannst du Argumentationspunkte geben, die man benutzen kann, um zum Beispiel zu sagen, warum eine soziale Arbeit, beispielsweise eine Jugendarbeit, eine Schule etc. nicht mit Polizei zusammenarbeiten sollte oder muss. Ja. Und diese auch kategorisch sagen kann, nicht bei uns. An einem anderen Punkt vielleicht einfach nicht bei uns, auf dem Gelände, im Raum, in der Schule etc. Weil Polizei sich ja doch auch sehr viel einmischt und mit dieser Verselbstständigung auch in diese Räume will. Ja. Okay, genau, das sind ja zwei Teile. Also das erste, absolut richtig und vielen Dank für den Hinweis. Soziale Arbeit, ich hatte das wahrscheinlich irgendwo als Beispiel angebracht, als Alternative. Natürlich, das ist genau das und das wird ja in der sozialen Arbeit auch diskutiert. Da gibt es ja andere Leute, die das schon ausführlich aufgeschrieben und gesagt haben. Wenn soziale Arbeit sich mit Themen beschäftigt, die also Strafrecht, Polizei und so weiter betreffen, dann wird sie natürlich auch zu einer polizierenden Organisation, Institution. Deswegen meinte ich vorher, das ist dann, es ist nicht egal, welche Behörde das macht, das ganz und gar nicht, aber es lässt sich eben nicht abschalten. Polizei weg und soziale Arbeit her, dann nimmt die soziale Arbeit diese Rolle ein. Da wird muss mit ähnlichen Kriterien gearbeitet werden. Plötzlich ist die Frage, ja, also Straftaten und Rückfallgefährlichkeit oder sowas, ne? Kriminogene Faktoren, also was führt dazu, dass jemand straffällig wird und kann man das verhindern? Dann wird auch mit diesen Begriffen gearbeitet. Dann geht es wieder um das Gleiche, ne? mit Verdacht, mit Gefahren. Die gleichen Gruppenkonstruktionen, die eine Rolle spielen, die gleichen Wertungen, wer ist gefährlich, wer ist anders, einfach spielen da natürlich genauso eine Rolle. Das ist das gleiche Prinzip, jedenfalls potenziell, ne? Je nachdem, wie man es macht. Was natürlich gar nicht heißt, das ist ja klar, dass es nicht super viele Leute in der sozialen Arbeit gibt, die ganz tolle und nützliche Arbeit machen. Das ist ja ganz unbestritten, ist ja logisch. Also das ist der erste Teil, dass dieses, wenn man einer anderen Organisation diese Aufgaben gibt oder die reinholt, dann besteht da wieder die gleiche Gefahr. Ne? Weil das ist das Polizieren. Der zweite Teil, auch das ist eine Diskussion in der sozialen Arbeit und auch rechtlich, wie eng sollten die zusammenarbeiten? Also der vielleicht erstens ist natürlich gesetzlich mehr oder weniger geregelt, was sie machen müssen und was nicht. Es ist zum Beispiel, jetzt gab es ja kürzlich wieder dieses Problem bei Fanarbeitern, also in der Fernhilfe, sozialen Arbeitern. Die sprechen also mit ihrer Klientel, mit ihren Leuten, mit den Jugendlichen zum Beispiel, die sie betreuen, ne, und erfahren da Sachen. Dann kommt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft und sagt so, jetzt lade ich dich als Zeugen in dem Strafverfahren gegen den Menschen, mit dem du gesprochen hast. Und du hast gar kein Zeugnisverweigerungsrecht. Du musst jetzt alles erzählen, was der dir erzählt hat. Und das ist ein Riesenproblem. Ne? Also dann sagen die, in dem Fall sagen die, das machen wir aber nicht. Das kann aber Ordnungsgeld, Ordnungshaft geben. Also Beugehaft, du hast nicht dieses Recht in dem Fall. Und da ist jetzt die Diskussion. Kann man da die Gesetze ändern oder nicht? Also das ist gesetzlich geregelt, wie weit die kooperieren müssen und wie weit es ihnen freisteht. Darüber hinaus, alles, wo das eben im Rahmen des Spielraums ist, wo das nicht gesetzlich mandatiert ist, dass vorgegeben ist, dass sie das müssen, würde ich darauf zurückgehen, Polizei ist potenziell eine gefährliche Organisation. Das heißt nicht, dass nicht Polizisten und Polizistinnen in der Schule voll nett sein können, aber grundsätzlich haben sie da halt, wenn man sie nicht unbedingt braucht, eigentlich nichts verloren. Also doch eigentlich, also würde man, ja gut, das gibt es ja inzwischen sogar, ne, mit dem Militär in Schulen, aber würde man plötzlich Soldatinnen holen mit Maschinengewehren und Panzerfaust, die mit einem Panzer zu einer Schule fahren und den Kindern Verkehrsunterricht geben? Nee, wäre absurd, irgendwie die Idee. Bei der Polizei ist das so. Ich laufe an der Schule vorbei und dann stehen da 20 Kinder mit einer Polizistin mit Waffe und die sagt ihnen, wie man links und rechts über die Straße guckt. Verkehrsunterricht, Fahrradführerschein und so weiter. Die sind da die ganze Zeit, weil sich gesellschaftlich dieses Risiko nicht bewusst gemacht wird, was mit Polizei einhergeht. Unabhängig davon, dass das nicht furchtbare Menschen sein müssen, ne, sondern dass das einfach eine Organisation ist, die, finde ich, also die eben dazu da ist, Gewalt anzuwenden, und das hat eigentlich bei den Kindern nichts verloren. Das wäre eine Position, die man beziehen könnte. Genauso. So, also in anderen Ländern, ne, wo das Militär eine größere Rolle in der Gesellschaft spielt, ist das auch normaler, dass Soldaten und Soldatinnen irgendwo rumlaufen und mit den Kindern Sachen machen. So, hier nicht. Und das Gleiche könnte man für die Polizei auch sagen. Das ist nicht was man einfach so, also auch Kinderbücher zum Beispiel, daran sieht man das doch auch. So viele Kinderbücher, mein Freund, der Polizist und so weiter, und wo das alles erklärt wird, und wo so ein ganz unbefangener Umgang mit Polizei, was hat ein Polizist dabei? Pistole, Handschellen. Warum denn? Warum hat er das dabei? Das steht ja nicht. Da steht dann immer, es ist ein Verkehrsunfall, alle lächeln auf diesem Bild, wenn die Polizei kommt, und es ist eine ganz unproblematische Situation. Das steht nicht in den Kinderbüchern, aber das ist doch eigentlich mitgedacht, ne, warum die Waffen haben. Jetzt kommt ein Dieb und Polizei verprügelt ihn und legt ihm Handschellen an. Oder jetzt kommt ein Attentäter und die Polizei erschießt ihn und solche Sachen. Also da muss man sich das bewusst machen als Gesellschaft, was da passiert. Und wenn man das für erforderlich hält, dann auf ein Minimum reduzieren und nicht einfach so unbedarft, glaube ich, reingeben. Immer mit diesem, also glaube ich, mit diesem zweiten Teil auch mit dazu, was daran die Probleme sind. Und dann wäre es eigentlich logisch, das nicht einfach so in der Schule, in der sozialen Arbeit dabei zu haben. Aber das ist natürlich was dann da kulturelle Entscheidungen sind, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage... Die Fördergeldentscheidung, die da dran hängt. Ja, okay, genau. Also man kann dann zwar dagegen argumentieren, ne, aber so, das ist dann wieder eine breitere gesellschaftliche Sache. Aber ich finde das einen total wichtigen Punkt. Ne. Also Polizei im Alltag ist so präsent, ja. Da hinten war irgendwo die nächste Frage. Ich würde interessieren, ob es irgendein Bundesland was gibt, was hervorsticht, dass seine Landespolizeigesetz nicht so doll verschärft hat oder ob das eigentlich ein Prozess ist in alle 16 Bundesländer. Ich schreibe es mit. Ja, das durchlaufen haben, genau, oder ob es da irgendeins gibt, was irgendwie nie so restriktiv sich entwickelt hat. Ja, da gibt es schon regionale Unterschiede. Also in Berlin war es deutlich weniger, wurde es in Teilen deutlich weniger verschärft als anderswo. Grundsätzlich, glaube ich, war es in den Stadtstaaten weniger scharf als in den Flächenbundesländern. Also pauschal kann man es nicht sagen. Ich hatte das ehrlich gesagt bestimmt irgendwo auch mal aufgeschrieben in einem Aufsatz oder man kann es bei der CILIP nachlesen oder sowas, wenn man sich die alle anguckt. Aber es gibt große regionale Unterschiede. Nagel mich jetzt aber nicht fest, welches Bundesland sonst noch was gemacht hat, weil die hatten ja auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Also Verschärfung ist immer was, wo man sagt, gut, jetzt der Status quo hat sich verändert, aber wie war es vorher? Aber was zum Beispiel, was man sehen konnte, nur als ein Beispiel, Präventivgewahrsam. Also die Idee, das war immer schon so, das ist ja der Sinn der Gefahrenabwehr des Polizeirechts, jemanden in Gewahrsam nehmen, die Freiheit entziehen, bevor er überhaupt was gemacht hat. Das ist der polizeiliche Gewahrsam. Also Untersuchungshaft ist, wenn der Verdacht von einer Straftat ist, strafhaft ist, wenn der schon verurteilt ist, aber die Polizei kann auch hergehen und sagen, derjenige ist gefährlich, hier läuft also jemand mit einer Waffe rum, wir nehmen den jetzt in Gewahrsam, bevor er seinen Anschlag begeht. Ist ja klar. Und das war eigentlich immer auf diese auf im Endeffekt höchstens 48 Stunden begrenzt, ne? Weil man immer danach das eine Richterin oder einen Richter vorführen musste und dann brauchte man eine andere Rechtsgrundlage dafür. Dann ging das so nicht mehr. Das wurde ja in letzter Zeit ganz erheblich ausgeweitet und da sind ja riesige Unterschiede. Also Bayern ist ja zum Beispiel, also manche Bundesländer sind, glaube ich, weiß aber nicht mehr welche, jetzt bei 2 oder 4 Tagen geblieben oder auf höchstens 4 Tage hochgegangen, während zum Beispiel Bayern ja zwischenzeitlich einen unbegrenzten Gewahrsam eingeführt hatte und dann bei 3 Monaten war. Was ist jetzt? 1 Monat? Ich weiß gerade gar nicht mehr, weil die das ständig ändern, weil dann ist es wieder so. Aber das ist ein Riesenunterschied. Also von der Konzeption her darf man das Ganze 2 Tage machen, wie es manche sagen, oder darf man das theoretisch so lange machen, wie es halt erforderlich ist. So. Und so war es auch in anderen Bereichen. Auch gerade das mit den, es war vielleicht auch ein bisschen durch Zufälle geprägt, also diese technischen Sachen, Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ, also die Idee, dass du ein technisches Gerät hacken darfst, um die Verschlüsse, also du darfst da quasi einen Trojaner drauf machen, so muss das technisch gehen, Überwachungssoftware drauf, um das abhören und durchsuchen zu können, weil das geht nicht mit einer herkömmlichen Telefonüberwachung, wegen der Verschlüsselung, die heutzutage fast überall drin ist. Und dieser krasse Eingriff, der wurde in die ganzen Polizeigesetze reingemacht und das war dann was unter anderem zu diesen großen Protesten geführt hat. Nachdem das dann so groß aufgebraust ist, haben manche Bundesländer dann das doch nicht mehr reingemacht oder ein bisschen entschärft. So, deswegen ist das manchmal ein bisschen zufällig, wann was gemacht wird. Im Prinzip aber haben alle Bundesländer immer diese Sachen irgendwann mitgemacht. Es gibt ja kein Bundesland, in dem die Polizei keine Telefone abhören darf oder so. Also früher oder später kommt das dann alles. Ja. Oh Gott, ich bin ausreden. Ich habe gedacht, und können in den Polizeigesetzen in den Ländern spielen da Verordnungen eine große Rolle? Also dass dann quasi der Innenminister dann was dazu erlassen kann, was Dinge noch prekärer macht? Achso, wir wollten eigentlich die Fragen wiederholen. Die Frage, ob Verordnungen eine große Rolle spielen bei den Polizeigesetzen, aber da weiß ich nicht genau, was du meinst. Also Sachen wie diese Eingriffsbefugnisse, ne, die müssen in einem Gesetz geregelt sein. Genau, also Gesetze können ja auch, beinhalten ja manchmal eben auch noch Verordnungen, ja, das ist halt nur vom Ministerium noch mit erlassen werden können. Das frage ich mich, ob das eben in den Polizeigesetzen so. Genau, also es gibt den Unterschied. Genau, so ein förmliches Gesetz muss von dem Parlament erlassen werden und eine Rechtsverordnung kann exekutiv gemacht werden, aber das ist das, worauf die Frage ja anspielt, aber die konkreten Eingriffsbefugnisse, das kannst du nicht per Rechtsverordnung einfach machen. Du kannst nicht eine Rechtsverordnung machen, in der steht, die Polizei darf jemanden so und so lange in Präventivgewahrsam nehmen, das musst du in einem förmlichen Gesetz machen. Also gerade immer da, wo es eben um diese Grundrechtseingriffe geht, brauchst du eigentlich diese Grundlage. Was es in bezüglich der Polizei viel gibt, aber das ist dann häufig bundesweit, sind Dienstverordnungen, in denen steht, wie man Zwang anwenden soll, wer Polizist und Polizistin werden darf und so weiter, so Dienstvorschriften und solche Sachen. Das gibt es sehr viel und das regelt die polizeiliche Arbeit im Endeffekt sehr weitgehend. Ja, und das ist dann oft per Verordnung. War das die Frage? Also das vielleicht nochmal kurz dazu. Es ist ja auch interessant, dass die eine Bestrebung ist, um ein Musterpolizeigesetz zu machen, also ein bundeseinheitliches Polizeigesetz als Vorgabe, damit die alle gleich sind. Und das liest man ja, also das ist ja auch für viele Leute, wenn ihr da mit jemandem drüber sprecht, der sich nicht damit beschäftigt hat, nachvollziehbar, das ist ein Chaos, ein Regelchaos mit diesem Föderalismus und die eine Polizei darf das und im nächsten Bundesland das und das ist ein Chaos und so entkommen natürlich die ganzen Terroristen. Aber dass das so ist, dass das so ist, eben eine Konsequenz gewesen aus dem Nationalsozialismus und diese Dezentralisierung wurde von den Alliierten so vorgegeben und deswegen ist es also total unheimlich, wie unbedarft jetzt ständig wieder so eine Zentralisierung gefordert wird und die verschmelzen ja auch von selbst ein bisschen, werden immer ähnlicher, diese Polizeigesetze. Also da ist es eigentlich aus einer freiheitlichen, aus einer grundrechtlichen Perspektive von Vorteil wahrscheinlich, dass das so zersplittert ist. Ja. Hier war die nächste Frage. Ja. Also ich habe eigentlich gar nicht so richtig eine Frage. Also das eine ist mit dem Zurückholen von den Konflikten, das finde ich sehr genauso. Also irgendwie ist mir auch immer mehr aufgefallen, dass eben wirklich schon bei jedem verqueren Pups sozusagen ein Bulli geholt wird und dass im Grunde genommen sukzessive wirklich auch eine Entmündigung stattgefunden hat. Ne? Also so in der Beziehung, dass Leute ihre Dinge nicht mehr alleine regeln, so, sondern eben sofort da irgendwie die Staatsmacht rangeholt wird. Und zum anderen wollte ich sagen, dass ich finde schon, dass das sehr dystopisch ist. Also, naja, weil ich meine, das ist eine Institution, die besteht aus Befehlsempfängern. Ne? Und ich meine, da mag ja der eine Polizist und die andere Polizistin auch nette Menschen sein oder so, aber letzten Endes haben sie diesen Beruf gewählt und sind halt ja bestimmten Dingen untergeordnet. Und wenn jetzt, und ich meine, es ist schon schlimm genug, so wie es jetzt ist. So, aber wenn dann erst noch die AfD mehr Macht hat, also zumal ich eine Institution Polizei ohnehin als dystopisch betrachte. Also ja, wie gesagt, ich hatte keine Frage, das wäre mir ja. Aber ich will ja trotzdem darauf antworten gerne. Also der erste Teil, genau, ne? Also es ist ein Verlernen von Konfliktlösung und Bearbeitung in der Gesellschaft. Ne? Und immer Verlass auf die Polizei als Institution, hol erstmal die Polizei richtig. Und der zweite Teil, ja, das ist, glaube ich, so, wird dem, glaube ich, nicht gerecht und auch nicht den Möglichkeiten, die man hat, um darauf einzuwirken und die es noch gibt gesellschaftlich. Denn es gibt so eine Bandbreite. Ich habe ja in meinem beruflichen Alltag einfach auch so viel mit Polizisten und Polizistinnen zu tun und auch über die in der Forschung. Und es gibt ernstzunehmende Bewegungen und Bestrebungen in der Polizei, das Ganze, also die sich auch für eine, also ganz normal im bürgerlichen, allgemeingesellschaftlichen Sinne ernsthaft gegen Rassismus verwehren und versuchen sozusagen für eine Kontrolle, demokratische Anbindung der Polizei einzustehen, die eben sagen, wir müssen uns ganz klar von der AfD distanzieren und so weiter. Und das ist nicht unwichtig. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte am Anfang. Natürlich kann man sagen, ist ja egal, die Polizei ist eben dieser Monolith, der immer von oben gesteuert wird. Ne? Aber am Ende in der Praxis, ne, geht es erstens darum, was machen die Einzelnen auf der Straße und zweitens darum, wie verhält sich so eine Organisation, wenn tatsächlich so eine Anforderung von oben kommt, ne? Oder wenn tatsächlich so ein Umbau in so eine autoritäre Richtung angestrebt wird. Und da wird das, glaube ich, total wichtig, wie diese Kämpfe, die in der Polizei gerade stattfinden, ausgehen. Wie die innerpolizeiliche Kultur dann ausgestaltet ist. Ne? Und du hast natürlich völlig recht, dass nur weil ein Individuum so ist und das andere so, nicht eine komplette Organisation sich verändern kann. Das ist richtig. Aber ich sage, es sind, glaube ich, doch ernstzunehmende Strömungen in der Polizei, die empfänglich sind für sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das gesellschaftliche Ziel? Also, was möchte die Gesellschaft machen? Aber das hatten wir ja vorher besprochen. All diese Anknüpfungspunkte setzen im Prinzip auch voraus, ne, dass das auch in der Polizei teilweise mitgetragen oder eingesehen wird. Und es ist, wie gesagt, finde ich gar nicht so fernliegend, weil es eigentlich nachvollziehbar ist, dass eine Polizei zum Beispiel sagen würde, ja, gerne nehmt diesen Aufgabenbereich. Also in den USA ist das eben teilweise so. Und das kann gerne jemand anderes machen. Interessanterweise ist das in Deutschland tatsächlich noch eher so, gibt es natürlich überall, aber hier eher noch so diese Sache, dass die Polizei keine Aufgaben abgeben möchte und gerne für alles zuständig bleiben möchte. Paradoxerweise für sich selbst, aber natürlich logisch aus organisationeller Sicht, in der Hinsicht, dass dann der Einfluss größer ist. So, aber ich glaube, das sind eben so die zwei unterschiedlichen diese Ansichten. Man kann sagen, es ist, das ist egal bei so einer Organisation, was da intern abläuft. Und ich habe eben versucht, so ein bisschen darzustellen, warum es vielleicht nicht ganz egal ist, was da drin abläuft, warum das noch wichtig werden könnte. Ja. Du warst als Nächste. Ja. Ich erstmal? Mhm, du erstmal. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass so Befugnisse und Gesetze aktuell eher noch verhältnismäßig, also dass da noch verhältnismäßig zurückhaltend eingesetzt wird, aktuell. Also was heißt denn das? Was wird da konkret nicht gemacht, was man machen könnte? Ja, das ist und natürlich. Noch vielleicht hinten dran, wodurch wird das jetzt zurückhalten, wenn Sicherheit doch so ein politisch großes Thema aktuell schon ist? Ja, zurückhaltend war, ist, war natürlich ist so ein bisschen ironisch formuliert gewesen. Natürlich ist das, werden die trotzdem intensiv angewandt, diese ganzen Befugnisse. Was ich meine ist, die Gesetze sind extrem weit in Deutschland. Sowohl die Polizeigesetze, das Polizeirecht, als auch die, das Strafrecht. Ne? Es ist nicht so schwierig, auf einer Demonstration sofort einen Grund zu finden, gegen alle Beteiligten ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruch oder was weiß ich einzuleiten oder sowas. Ne? Das wird aber sehr selten gemacht. Es ist nicht unmöglich, Leute und politische Gruppierungen aus den nichtigsten Anlässen jahrelang zu überwachen mit den intensivsten Mitteln und verdeckte Ermittlerinnen und technische Überwachungsmöglichkeiten und so weiter. Wird aber nicht flächendeckend sozusagen in dem Maße gemacht, wie das möglich wäre. Ne? Also natürlich hätte es dann auch eine gesellschaftliche Reaktion. Natürlich gäbe es auch viele Leute, die sagen würden, was soll das denn? Also es hat einen Preis. Es ist nicht so, dass sie da sitzen und sagen, nee, jetzt lass uns mal weniger Leute überwachen. Das meine ich nicht. Ne? Ich meine nur, dass die Gesetze dermaßen locker formuliert sind häufig und diese Eingriffsbefugnisse dermaßen erschreckend weit, dass man damit noch viel mehr machen könnte. Ich habe ja auch, also immer wenn diese Sachen eingeführt werden, diese neuen Befugnisse, ob jetzt in der Strafprozessordnung oder in den Polizeigesetzen, ja, dann sind ich oder andere schreiben da seitenweise und Aufsätze und reden sich den Mund fusselig, wie gefährlich das ist, diese Befugnis, weil man damit das und das und das alles machen könnte. Und dann wird oft gesagt, auch zum Beispiel, wenn die der Staat sich vor Verfassungsgerichten verteidigt oder so, dann sagen die als Argument, aber das machen wir ja nicht, das machen wir ja alles gar nicht. Und das stimmt. Also das ist nur gar kein Grund, also das Problem ist, dass das geht. Ne? Und das ist schwer zu vermitteln. Also verstehst du so ein bisschen, was ich meine damit zurückhaltend? Also ich darf nicht sagen zurückhaltend, sondern es ist noch nicht mal in vollem Maße ausgeschöpft zurzeit. Und wenn das staatlich so gewollt wäre und alle mitmachen würden, könnte man gegen politische Gruppen und gegen Leute im Bereich der Versammlungsfreiheit und auch gegen Einzelne viel intensiver vorgehen. Vielleicht darf ich das als Beispiel bringen, die sogenannte Clankriminalität. Also wo ein, Clankriminalität ist ja vielleicht allen ein Begriff, also wo ich weiß gar nicht, wie ich diesen konstruierten Begriff immer dann erklären soll. Also das ist ja ein total ethnisch gemünzter Begriff, dass also diese vor allem für sogenannte arabische Großfamilien, dass die so Clans seien und eben besonders gefährliche kriminelle Strukturen und Organisationen und dass das ein bestimmter Bereich der Kriminalität sei, wo man ganz intensiv gegen vorgehen muss. Und da werden Mittel gezogen, da gibt es den sogenannten administrativen Ansatz, wo offiziell gesagt wird, wir gehen auf allen Ebenen gegen die vor. Wir machen gewerberechtliche Sachen, Durchsuchungen, ne, wird immer Kontrolle gemacht und immer, ah, hier ist irgendwie Tabak nicht ordentlich versteuert gefunden oder hier ist irgendeine Hygienevorschrift beachtet oder hier ist eine Brandschutztür falsch und sowas. Weil wir wissen, angeblich sind das alles diese Clan-Kriminellen und wir versuchen, wir können ihn vielleicht nicht mit strafrechtlichen Mitteln haft werden, aber wir machen das. Und auch im Polizeirecht, du könntest so viel mehr da also machen. Und bei diesen Leuten, da wird zum Beispiel die Einziehung strafrechtlich von Vermögenswerten ja in riesigem Maßstab praktiziert und sind auch stolz drauf. Also wird ja auch gesagt, also dieses mit diesen, wir haben 77 Immobilien im Wert von so und so vielen Millionen jetzt eingezogen. Einziehung im Strafrecht funktioniert so, dass gesagt wird, dieser Wert, dieser Gegenstand, diese Sache, diese Immobilie, was auch immer, dieses Auto, wir glauben, du hast das illegitim bekommen aus Straftaten und derzeit nach einer Gesetzesverschärfung, ne, ist das so, dass wenn du nicht zeigen kannst, wo du das her hast, dann ist das weg. Und so werden den Leuten ihre Wohnungen weggenommen und dann kommt die Bild-Zeitung und fotografiert da und so weiter, wie die Familie da aus dem Haus geräumt wird, weil das eben eine kriminelle, in Anführungszeichen, Familie ist, weil ein Feindbild aufgebaut ist. Ja, würde man das zum Beispiel, diese weiten Befugnisse mit der Einziehung ausweiten, da könnte man auch bei anderen Gruppen wahrscheinlich viel mehr Schaden anrichten bei anderen Menschen. Also es gibt immer, ja, oder eben Straftatbestände sind so weit in Deutschland, also wenn man sich mal durchliest, was Landfriedensbruch ist und so weiter und immer diese Verzweigungen, wer in einer Menschenmenge ist dabei, während aus dieser Menge irgendjemand anderes noch irgendwas anderes gemacht hat, was dazu führen könnte, dass dies und jenes passiert, das kannst du ja immer erstmal als Verdacht machen. Und in Einzelfällen wird das ja auch gemacht. Das war doch jetzt bei den Antifa-Ost-Demonstrationen und dem Leipziger Kessel so. Diese gesamte Demonstration wurde gekesselt und gegen alle Leute da ein Strafverfahren eingeleitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Tatverdacht ist schnell da, kannst du schnell sagen. Dann hast du all diese Maßnahmen, die Leute sind alle im Kessel, Personalien aufgenommen, Strafverfahren eingeleitet. Klar wird das gegen fast alle nachher wieder eingestellt. Aber die Maßnahme ist erstmal da, das geht. Das war möglicherweise, also muss man gucken, wie das ausgeht, aber du kannst viele von diesen Maßnahmen machen und dann nachher sagen, ja gut, war halt nichts dran, aber in dem Moment dachten wir das. So war das gemeint. Ne? Und die Gesetze, wie sie jetzt sind, geben ein extrem breites und repressives Vorgehen her, wenn man möchte. Erstmal. Ich wollte noch fragen, wie ich das, also wie die Erfahrungswerte aus anderen Ländern sind, jetzt seit Italien, die halt diese neue Sonderrechtsregierung haben, oder auch Polen, Ungarn schon ein paar Jahre länger, ob sich das auf die Polizei irgendwie ausgewirkt hat, dass quasi die mehr Befugnisse bekommen haben, oder ja, ob es da irgendwelche Erkenntnisse darüber gibt, was bei den irgendwie auch. Ja, gute Frage. Also ob sich bei autoritären Regierungen in Europa das auf die Polizei ausgewirkt hat, das weiß ich nicht, ne, weil ich mich nicht mit der Polizei in den anderen Ländern so beschäftigt habe, deswegen kann ich dir das nicht beantworten. Ich hatte den Eindruck, also wie gesagt, das ist oft eher so eine, in vielerlei Hinsicht auch so eine kulturelle Sache. Ne? Also was sieht die Polizei als ihre Aufgabe? Und zum Beispiel in Italien ist ja eh eine andere Ausgangslage, weil es zum Beispiel ein ziemlich intensives Nachleben des Faschismus in der Polizei auch schon gab. Und eine Feindbildarbeit und Produktion in der Polizei gegenüber zum Beispiel Linken und Kommunistinnen, die das ja eh ein bisschen anders ist. Wenn ich zum Beispiel als Beispiel sagen kann, in Frankreich, ne, ohne autoritären Regierungswechsel jetzt so, gab es erstens im Rahmen von deren Ausnahmezuständen, die durch die ganzen Terrorismus-Sachen verhängt haben, ne, enorme Ausweitung von polizeilichen Befugnissen, mal ein Ausnahmezustand so, das geht nämlich auch schnell, dass man einfach sagt, jetzt ist Ausnahmezustand, dann gilt das sowieso alles nicht mehr, aber in Teilen der französischen Polizeiforschung, das zum Beispiel so erklärt wird, die brauchen diese Ausnahmezustände gar nicht, das sind eben mehr oder weniger Sachen, die mit dem normalen Polizeirecht auch gehen würden, man muss es eben nur wollen, man muss es eben so machen wollen, man muss es so eine Einsatzkultur vorgeben und etablieren. Und dann zum Beispiel eine andere Entwicklung, die auch in Frankreich passiert ist, unabhängig von einem autoritären Umschwung, dass die Polizei sich in vielerlei Hinsicht in einem Kampf mit der Bevölkerung befindet, dass du kasernierte und bewaffnete Einheiten hast, die in Großstädten sind. Also kaserniert bedeutet, das ist nicht eine Polizei, die da auf der Straße rumläuft, sondern die ist in ihrer Polizeiwache und kommt raus, wenn sie irgendwie, also Riot Police, wenn sie irgendwie kämpfen muss, die keine, kaum Anknüpfung an die Bevölkerung hat, kaum, also diese von dem Slogan, also in Deutschland Freund und Helfer, gar nichts mehr quasi übrig ist und die sich in einem seit Jahrzehnten Konflikt mit vor allem dieser migrantischen Jugend in den Banlieues befindet, was so tief sich in die Beziehung von Polizei und Gesellschaft eingeschliffen hat, ne, dass es wirklich so ein kriegsähnlicher Zustand ist mit viel schwereren Verletzungen, als es in Deutschland ist bei den Auseinandersetzungen. Und das sind eben kulturelle Fragen, die sich etablieren, indem Feindbilder entstehen und Konflikte geführt werden. Würde jetzt so, also diese kulturellen Sachen wären, das wäre eben die Frage, die ich vorher auch gestellt habe. Wie wäre das in Deutschland, wenn es diese Kämpfe und Konflikte längere Zeit gibt? Wenn du, da hast du eine Polizei, die AfD geprägter ist, die in Teilen dann repressiver, also gegen die Opposition vorgeht oder gegen die Gegner der AfD und so weiter. Wo immer häufiger auch rechtes Personal offen auftritt und zu sehen ist, die damit mehr Widerspruch aus anderen Teilen der Gesellschaft auslöst und damit in einen Konflikt kommt, ne, der viel intensiver ist, solche Sachen. Aber deine eigentliche Frage, das habe ich schon gesagt, kann ich nicht beantworten. Wenn wir noch ganz kurz Zeit haben, würde mich sehr interessieren, ob es Hinweise in der Forschung darauf gibt, wie Gruppen in der Polizei zusammengestellt werden. Also dass man bewusst nach Gesinnung Einheiten zusammenstellt, damit die schlagkräftiger sind, sprich, dass dann zu einer rechten Demo andere Hundertschaften aufmarschieren und zu einer linken Demo. Nicht so zugespitzt, wie du das sagst, ne? wie du es jetzt beschrieben hast, also dass das gezielt so gemacht wird, aber im Endergebnis in der Praxis ja schon teilweise. Also das ist doch so, dass ich hatte ja vorher gesagt, es gibt nicht die Polizei, sondern diese ganzen verschiedenen Bereiche und die Leute, die für Demonstrationen zuständig sind, also die Bereitschaftspolizeien, ne, oder die mobilen Einsatzkommandos, je nachdem, wo man ist und was es da gibt, das ist alles, was sich rausbildet. Die haben natürlich spezielle Aufgabenbereiche, andere Qualifikationen, die erfordert werden und ziehen andere Leute an. In einem SEK sind andere Leute sowohl von ihrer Kultur, als auch von ihrer Denke und Eigenschaften und auch der Zielrichtung. Ne? In einer BFE-Einheit oder BFE-Plus-Einheit wiederum andere Leute, in einem mobilen Einsatzkommando auch und in der Bereitschaftspolizei auch. Und all das wirkt sich total aus, je nachdem, wie man vor sich hat. Das heißt, eine Einsatzhundertschaft in der Bereitschaftspolizei, ne, ist ja schon eine Aussage, das ist ja schon was anderes, als wenn eine Streifenpolizei kommt. Oder Kriminalpolizei, das ist wieder was ganz anderes. So, und dann innerhalb dem gibt es sicherlich, das ist wieder ein eigener Mikrokosmos. Das Beispiel, das ich vorher gesagt habe, dass da zum Beispiel ein Haufen Nazis in einem Zug, in einer Einheit von der Bereitschaftspolizei ist. Ne? Das ist ja auch kein Zufall. Natürlich kann sich das rumsprechen. Natürlich kann so ein Mikrokosmos zieht wiederum andere Leute an. Sagen wir mal, da ist jetzt jemand, ich nenne ihn mal jemand Normales, der sagt, das will ich eigentlich nicht, der geht dann da halt raus. Der bleibt ja nicht in so einer Einheit. So, das heißt, es gibt auch so ein bisschen diese Prozesse, natürlich setzt sich das dann fort, oder? Also ich glaube nicht, dass man das so sagen kann, dass jetzt ausgeschrieben wird, wir wollen hier, also wir brauchen ein paar Hooligans für diese Einheit, wer möchte mitmachen? Aber natürlich gibt es ganz viele subtilere Wege, wie sich so Kulturen vorsetzen. Und so macht es einen Riesenunterschied, welche Polizeieinheit, wo man landet und danach richten die sich auch teilweise. Also alleine die Frage, wer zum Beispiel zum SEK will und wer da hingeht, das ist natürlich was ganz anderes als jemand, der sagt, ich wollte Kriminalpolizistin werden oder so. Ja, danke dir. Ich habe zwei Fragen. Ich würde mit der wichtigeren wegen der Zeit anfangen. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, einmal die Kriminalitätsstatistik, die jetzt gerade konkret veröffentlicht wurde, ist, und die Debatte darum einmal zu kommentieren bzw. einzuordnen für uns. Also die BKA-Statistik. Mhm. Ja, ich würde es erstmal so offen machen. Ja, also das geht darum, dass immer jedes Jahr diese polizeiliche Kriminalstatistik rauskommt, ne, an der Kriminalität gemessen wird. Ich kann nicht die einzelnen Zahlen zu dieser Statistik jetzt sagen, weil das ist ja eine größere Statistik, die ich mir dann im Detail erstmal angucken müsste. Aber es ist ja so, dass jedes Jahr diese polizeiliche Kriminalstatistik rauskommt und als Kriminalitätsnachweis genutzt wird. Und damit habe ich, bin ja von der Ausbildung her Kriminologe, das sowieso ein Riesenproblem mit diesen Statistiken. Die werden ja nur missverstanden. Also das alles, was das ist, da steht ja immer in der Zeitung, Kriminalität von Ausländern, darum geht es doch, da interessieren sich alle nur für, hat zugenommen oder sowas, ne? Um so und so viel Prozent. Das geht gar nicht. Nie im Leben kann man so eine Aussage aus der Statistik ziehen, alleine schon, weil das alles, was diese Statistik ist, ist ein Nachweis, ist polizeilicher Arbeitsnachweis, ist, der ist die Statistik, wie viele Straftaten, Verdachtsfälle von solchen Straftaten hat die Polizei registriert. Wird eine Straftat nicht angezeigt oder der Polizei nicht bekannt, dann kommt die da nicht rein. Das ist schon mal das Erste. Das ist eine sogenannte Hellfeld-Zahl-Statistik. Nur was angezeigt wird. Wir wissen überhaupt nicht, wenn da jetzt steht, 10% mehr Straftaten in dem und dem Bereich, dann kann es genauso gut sein, ne, dass die Leute sich entschieden haben, mehr Sachen anzuzeigen. Und es gibt so viele Gründe, super gut belegt in der Forschung, warum man Sachen anzeigt und warum sich sowas ändert. Oder warum Straftaten bekannt werden. Alleine schon, also zum Beispiel dieses, gibt dieses berühmte in der Kriminologie, das Lüchow-Dannenberg-Syndrom ist also in dem Kreis Lüchow-Dannenberg hat zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kriminalität sich irgendwie enorm gesteigert plötzlich, weil es jetzt nicht mehr irgendwie verdoppelt oder verdreifacht. So viele mehr Straftaten plötzlich, wenn du das nur so siehst, dann sagst du, ah, okay, das ist, in diesem Zeitpunkt gab es offenbar viel mehr Kriminalität. Was da passiert war, dass da sollte irgend so ein, das ist doch in dieser Gegend, wo diese Castor-Transporte immer lang gefahren sind und da sollte es also so eine Demonstration oder so ein Ding geben. Da sind also riesiges Polizeiaufgebot ist hingegangen und dann kam diese Demonstration nicht und das ist alles irgendwo anders passiert. Und dann waren da ein Haufen Polizisten, die einfach viel mehr Kriminalität aufnehmen und wahrnehmen und sehen und damit steigt natürlich plötzlich diese Statistik total. So ist das die ganze Zeit. Oder Versicherungen entscheiden, du musst jetzt also bestimmte Straftaten musst du anzeigen, damit du da überhaupt Versicherungsschutz für bekommst. Und dann werden die natürlich viel mehr angezeigt. Da steigt nicht die Kriminalität, da verschiebt sich nur das Verhältnis vom Dunkelfeld, das wir nicht sehen, zum Hellfeld. Und dafür gibt es Millionen von anderen Beispielen. Das ist das, was wir sehen. Das andere ist, das sind doch Verdachtsfälle. Das ist nicht echte Kriminalität, was auch immer das sein soll, sondern das sind Verdachtsfälle, wenn die nachher alle eingestellt wurden, weil sich herausgestellt hat, es gab das gar nicht oder es wurde wie auch immer, ne, irgendwie so, dann, oder derjenige wurde freigesprochen, der war das gar nicht am Ende. Das kommt nicht in die polizeiliche Statistik. Das kommt nicht in die Statistik, die wir sehen. Wir kennen das Verhältnis gar nicht. Das ist genauso wie, wenn gesagt wird, ja, es gibt ja jedes Jahr 2000 ungefähr bis 2500 Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt, ne? Weil das steht so in der Kriminalstatistik drin, dann fällt der Polizei auf einmal ein und den anderen, das sind ja nur Verdachtsfälle. Das sagt, das sind ja alles ungerechtfertigte Anzeigen. Ja, in Wirklichkeit ist das ja gar keine Kriminalität und so ist es mit all den anderen Sachen auch so. Das andere ist natürlich, wie wird das Hellfeld bei Straftaten, muss man sich wie so einen Scheinwerfer vorstellen. Der richtet auf alle möglichen Lebenssachverhalte den Blick und den Fokus und plötzlich tritt das in Erscheinung und dann kann bewertet werden, ist das Kriminalität oder nicht. Wo guckt man denn hin? Also alleine, wie kontrolliert wird und wer kontrolliert wird, ist ja schon ein Riesenunterschied. Also bestimmte Änderungen oder bestimmte Phänomene, die da auftreten, resultieren eben daraus, dass plötzlich jemand hinguckt und dass natürlich nach allem, was ich gerade ja erzählt habe, die Strafverfolgungsbehörden viel mehr in bestimmte Richtungen gucken. Natürlich die Wertungen, natürlich eine Gruppe arabisch gelesener Jugendlicher wird anders wahrgenommen, wird eher kontrolliert als zwei alte weiße Damen im Park oder sowas. Das ist einfach so. Ne? Und all diese Sachen schlagen sich natürlich nieder. Natürlich kannst du dann oder in den Parks, in Großstädten ist doch immer so, ist hier bestimmt auch so, dass halt Leute, die Polizei genau weiß, wen sie da, dass sie eben schwarze Menschen viel eher oder POC viel eher kontrolliert, weil sie sagen, das sind ja auch die, bei denen wir eher was finden. Aber natürlich kannst du, wenn du nur schwarze Menschen kontrollierst, auch nur bei schwarzen Menschen Drogen finden und so weiter. Also diese Kriminalitätsstatistiken, die sind nicht nutzbar für solche Aussagen. Was jetzt konkrete Aussagen, wenn du willst jetzt eine bestimmte These daraus, also in der Regel geht es ja da um diese Sache, Ausländerkriminalität hätte zugenommen oder so. Alleine da zum Beispiel. Es gibt so viele Tatbestände, ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Fall ist, vielleicht ist es dieses Jahr nicht so, aber Was ist denn zum Beispiel mit, wenn die Straftaten, die von Ausländern begangen werden, Sachen sind wie Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz oder sowas? Das kann ja nur ein Ausländer begehen. Ne? Das haben sie ausgenommen. Hm? Das haben sie ausgenommen. Ja, das wird eben teilweise, also es wird ja manchmal so und manchmal so dann wieder. Ja, aber gegeben. Sie haben diesmal gesagt explizit, dass sie das nicht mit aufgenommen haben. Ja, es ist immer mit drin. Also Sie können das ja gar nicht aufnehmen. Also da muss man halt gucken, wie es welche Zahl jetzt genau rausgeholt wird. Aber das ist nur so ein Beispiel. Ne? Also okay, also das zur PKS, das ist also eine furchtbare, das müsst ihr euch, könnt ihr euch immer merken. Also wenn irgendwas in der Zeitung steht, gar nicht aus bösem Willen unbedingt, wenn irgendwas über eine Kriminalitätszahl steht, dann ist das immer falsch. Das kann gar nicht richtig sein. Ich ziehe das mal zurück, danke. Okay, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Dann, du hast dich als erstes gemeldet. Ich würde auch interessieren, wie ihr eure Rassismus-Studien methodisch macht. Weil wenn ihr natürlich fragt, okay, findest du das und das, dann würde ich als Polizist natürlich auch sagen, nee. Ich mache keine Rassismusstudie gerade, aber du meinst in der Forschung insgesamt? Ja. Ja, genau, das ist natürlich die Frage, wie kommst du überhaupt ran? Also wie kannst du sozial ganz klar unerwünschtes Verhalten überhaupt rausfinden? Da musst du dann so ein bisschen umfragen. Also entweder stellst du Fragen, die auf etwas hindeuten. Ne? Du kannst da natürlich ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob mir gute Beispiele einfallen, aber du kannst natürlich ein bisschen den Rahmen erfragen von jemand. Aber ich meine, nochmal zurück, ne? Also wenn du offenbar, war das in den 90ern so, wenn du, wahrscheinlich war das sozial nicht so, also sozial erwünscht war, aber du kannst offenbar die Polizistinnen und Polizisten fragen, findest du in Frankfurt gibt es zu viele Ausländer? Findest du Ausländer kommen nur nach Deutschland, um Sozialhilfe zu empfangen? Findest du Ausländer sind grundsätzlich krimineller als Deutsche? Und die sagen ja alle ja. Also große Teile davon. Also teilweise geht selbst sowas. Oder in dieser neuen, ja, das ist ja eine relativ neue Studie mit dem, wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland ein islamisches Land oder islamistisch unterwandert oder sowas. Da sagen die Leute ja auch sehr viel ja, offenbar. Also selbst mit solchen Fragen kommst du relativ weit. Und dann musst du eben ein bisschen tiefer gehen. Also dann musst du, es gibt ganz ausführliche Bias-Tests, die werden da aber nicht gemacht. Also wo du so, es gibt zum Beispiel einen Shooter-Bias-Test, also wo du gucken kannst, es werden so, kommen so Schablonen hoch oder so am Computer halt so Dinger, ne, von Leuten und der Polizist oder die Polizistin muss entscheiden, ob sie schießt oder nicht. Und daran kannst du feststellen, bei welcher Art von Mensch ist die, schießen die schneller oder nicht. Ne? Da gehst du ganz ohne Fragen hin. Da kannst du also sehen, dass ein bestimmtes Bias gegenüber schwarzen Menschen zum Beispiel besteht oder hier in Deutschland gegenüber arabisch gelesenen Menschen oder sowas. Ne? Dass du da sehen kannst. Da wird also nicht unbedingt häufiger geschossen, aber da wird vielleicht weniger gezögert. Solche kleinen Sachen kannst du, psychologisch sind das dann eigentlich so Studien. Und sonst musst du eben wirklich gucken, und das machen die aber ganz gut, ne? Dass du Fragen stellst, die nicht einfach sind, bist du Rassist oder nicht, sondern das hat die Forschung, ja, die Sozialforschung ist uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten ja schon oft gemacht. Ne? Wie findet man so ein bisschen, was könnten Marker sein, die zeigen, dass jemand solche Einstellungen hat. Ne? Auch, und ich glaube, wie gesagt, man muss gar nicht so subtil werden, um zu erreichen, dass die Leute antworten. Aber tatsächlich trotzdem, vielleicht nochmal das, was du sagst, ist trotzdem ein guter Punkt. Auch wenn wir Studien dazu machen, werden wir natürlich nicht in die Gehirne der Leute reingucken können. Deswegen finde ich sehr interessant, das kommt jetzt aber erst, Diskriminierungsstudien zu machen. Also wo einfach geguckt wird, fragen wir doch mal die Leute, die davon betroffen sind. Werdet ihr eigentlich diskriminiert von der Polizei? Weil wenn ein Polizist sagt, ich habe aber gar nicht diskriminiert, das heißt ja noch nicht, dass das nicht im Endeffekt so war. So, und das kann man natürlich, kannst du das erforschen, indem du guckst, wie häufig wird wer kontrolliert. Das ist ja einfach ein Fakt dann quasi. Oder du kannst eben die Betroffenen auch mal fragen. Das ist nämlich noch was, dass jahrzehntelang nur die Polizistinnen und Polizisten nach ihrer Einstellung gefragt wurden, aber nicht die Leute, die davon eigentlich betroffen sind. Die haben ja eigentlich auch was dazu zu sagen oft. Bitte, okay. Nein, danke dir. Ich wollte dir an der Stelle danke für diesen wirklich umfassenden Blick nochmal. Ja, und ich hoffe, dass ihr jetzt vielleicht heimgeht mit mehr Argumenten oder einem umfassenderen Blick einfach, was so Polizei angeht, vielleicht auch offener, um euch gesellschaftlich mehr einzubringen, wenn ihr Probleme seht. Ich glaube, ihr seid jetzt kein Publikum, wo ich sagen muss, ihr müsst nicht bei allem die Polizei rufen. Genau. Dankeschön.